Ah, hi, hallo, hier im dicken Engel an diesem wunderschönen 30. Januar 2015 mit gefühlt pünktlich nur ein halbes Stündchen Verspätung und wir warten immer noch auf Gäste, die auf der Autobahn stecken. Aber wir haben hier ein lustiges Podium zusammengetragen. Da sind Menschen aus vielen Strömungen und Nichtströmungen innerhalb der Piratenpartei da und wir wollen heute über Diskussionskultur reden. Ich weise vorsorglich darauf hin, dass wir die Leute hier heute nicht eingeladen haben als Repräsentanten ihrer Strömung, sondern als Menschen, die eine Empathie für diese jeweilige Strömung haben und uns vielleicht bei unserem Thema Diskussionskultur sagen können, wie Menschen aus dieser Gruppe Dinge empfinden, die an sie herangetragen worden sind oder über sie ausgegossen worden sind. Und deswegen keine Sprecher oder sonst was hier in dieser Funktion, sondern Menschen, die sich dem nahe fühlen. Ich habe hier auf dem Podium die Christiane Schinkel, Lainee 42, die sich die sich der Imazastro-Crew nahe fühlt. Ich habe den BIM, dessen Name ich mir irgendwie nie merken kann, Christian Reidel, ne? Genauso. Der sich im Frankfurter Kollegium nicht nur nahe fühlt. Ich habe den Christos, den wir als Mensch, der den sozialliberalen Flügel in Anführungszeichen der Piratenpartei irgendwie ziemlich gut kennt und gleichzeitig den Bundesvorstand hier auch nicht repräsentiert, sondern nur gut kennt. Und wir warten noch auf den Bruno, der sich dem linken Flügel der Piratenpartei sehr nahe fühlt und auch viele Menschen aus der progressiven Plattform kennt. Und wir haben einen Menschen hier, da hatten wir eigentlich die Susanne Wiest eingeladen, das steht jedenfalls in der Einladung. Da sitzt jetzt der CC, der Simon Gauseweg, der aus sozusagen nicht aus einer Strömung kommt, die schon firmiert hat, sondern aus der Strömung, die ziemlich angekäst ist, dass diese anderen Strömungen sich immer in den Haaren liegen. So sind die Leute ausgewählt, die hier sitzen und unter dem Gesichtspunkt, dass wir heute ganz, ganz respektvoll natürlich miteinander diskutieren wollen, ganz viel verstehen wollen, wie die verschiedenen Gruppen so ticken, was so die Befindlichkeiten sind. Und da muss man natürlich auch Leute aufs Podium nehmen, die da in der Lage sind, miteinander zu reden, auch wenn man inhaltlich auf verschiedenen Standpunkten steht. Habe ich euch wie richtig wiedergegeben, ihr Lieben, hier auf dem Podium? Ich würde gerne noch ergänzen, dass ich mich auch dem linken Flügel zugehörig fühle allerdings durch natürlich die Gründung der Eberhard-Zastrow ganz klar auf die Eberhard-Zastrow bezogen. So, sonst höre ich keinen Widerspruch, das ist gut. Ich darf hier heute Abend keinem Flügel zugehören und muss das hier versuchen, neutral zu bleiben, was mir sehr, sehr schwierig fallen wird heute. Warum finde ich das so toll, dass wir heute hier zusammensitzen? Weil ich seit einem Jahr als Pirat, der irgendwie in die Piratenpartei eingetreten ist, darunter leide, dass wir nicht mehr nach außen wirken, sondern nur noch nach innen auf uns rumknüppeln. Frage in die Runde: Wie um Gottes Willen konnte das passieren? Also der Christus hat ja gerade erzählt aus Hamburg, die machen da einen geilen Wahlkampf, die sitzen da, die diskutieren, sind unterschiedlicher Meinung. Wenn einer sich mal vergreift, dann kann man da zart sagen, hör mal her, war nicht so gut. Und dann sagt er, ups, tut mir leid, und dann geht's weiter mit Inhalten. Warum klappt das nicht? Soll ich anfangen? Dann kann ich ja das Eis brechen, mir ist es egal. Ja, bricht das. Du hast zwei Faktoren bei den Piraten, oder zumindest habe ich den Eindruck. Du hast erstmal dieses Online, wo du nennst du halt, nehmen wir das Beispiel Twitter. Wenn du bei Twitter irgendwas raushaust, kann es den anderen Menschen in irgendeiner Art und Weise verletzen, ohne dass du es selber merkst. Oder du hast halt die Möglichkeit, das im RL zu tätigen und da ist halt die Gespräche als solches wesentlich einfacher. Das ist so erstmal der Faktor des Menschlichen. Und wenn du dann halt Probleme hast und du hattest damals Schwierigkeiten sicherlich miteinander zu kommunizieren, wir hatten dauerhaft Wahlkampf, wir haben immer Wahlkampf und wir haben es verschlafen oder es nicht hingekriegt damals. Uns auch mal irgendwo normal hinzutreffen, zu sehen, zu Konferenzen zu machen und auch politische Arbeit nach vorne zu bringen, wo wir auch unsere Ziele gemeinsam definieren. Das wäre aus meiner Sicht schön und wünschenswert. Ich würde das gerne ergänzen. Das trifft für Flächenländer sicherlich eher zu als jetzt für Stadtstaaten oder Stadtbundesländer wie zum Beispiel Berlin. Da gibt es ein reges Real-Life-Treffen auch oder Möglichkeiten. Und auch da ist diese Schwierigkeit, die du eben geschildert hast, Dirk, sehr präsent gewesen und auch, ja, wie ich es auch empfunden habe oder viele, vielleicht auch alle, sehr zerstörerisch. Ich würde auch noch gerne ergänzen, aus meiner Sicht zwei Ursachen eines Missverständnisses von Anfang an. Wenn man jetzt mal die Umstände oder die Menschen, die Mentalität von Menschen ansieht, die die Piratenpartei ursprünglich gegründet haben, dann waren das ursprünglich Nerds. Gerade in den Jahren ab 2011, wo die Piraten sehr massiv gewachsen sind, sind auch in erheblich größerem Maße Menschen dazugekommen, die das Leben im Netz, sagen wir mal so, nicht in dem Maß gelebt haben. Ich habe mich mit sehr vielen Menschen unterhalten, also auch mit Nerds, und habe anfangs oft nicht verstanden, wo da eigentlich die Probleme liegen, weil man bei Missverständnissen oder wenn die Kommunikation etwas intensiver geworden ist, völlig unterschiedliche Lösungsansätze hatten, die jeweils andere Meinung nicht teilen konnte. Um ein Beispiel zu nennen, wenn jemand auf einer Mailingliste sich in einer Art und Weise verhalten hat, wo man sagen kann, das entspricht jetzt nicht mehr den allgemeinen Kommunikationsregeln, dann tendierten zumindest aus den Gesprächen, wie es ich wahrgenommen habe, die Nerds dann eher dazu zu sagen, warum regst du dich da überhaupt auf? Da gibt's doch etwas völlig Einfaches, nämlich zu muten, sei es auf einer Mailingliste oder sonst irgendwie, und dann ist das Thema durch. Also in etwa das Verhalten, was man in einer Newsgroup dann hat. Diejenigen, die eben nicht aus dieser Ecke gekommen sind, die haben eher gesagt, wenn sich jemand nicht korrekt verhält, dann muss man dagegen vorgehen und ihn darauf hinweisen und muss ihn in seine Schranken weisen. Und das sind, wenn man sich darüber nicht austauscht, zunächst mal nicht überbrückbare Positionen, die man zusammenbringen muss. Ich halte es für lösbar, aber ich denke, das war eine der Ursachen. Der zweite Punkt, glaube ich auch, dass die Piraten am Anfang sehr stark ausschließlich auf Gruppendynamiken gesetzt haben, was grundsätzlich auch sehr gut ist. Und die prallten allerdings dann auch auf eine zweite Gruppe, die nenne ich jetzt mal etwas überspitzt die Politprofis, die der Auffassung waren, dass ab einem bestimmten Punkt muss halt mal einer oder eine kleine Gruppe dann sagen, wo es lang geht, ebenfalls überspitzt formuliert, was dann ebenfalls zu Konflikten führte, weil es niemals einen Austausch darüber gegeben hat, wie man hier zu einem Ausgleich kommen kann. Alles Weitere, was dann daraus resultierte, das waren aus meiner Sicht nur Konsequenzen, über die man dann auch noch reden kann, was es da für Maßnahmen gegeben hat. Aber wir wollen ja jetzt in erster Linie über die Ursachen reden. Irgendwie haben wir uns nix, Swingcaster. Irgendwie haben wir uns teilweise von diesen Politprofis, von denen wir im Norden ja auch ein paar haben, überreden lassen, Leute aktiv auszugrenzen. Es wurden dann Treffen verlegt und da wurde dann gesagt, nein, mit dem kommunizieren wir nicht mehr und der gehört jetzt nicht mehr zur Gruppe. Und ich denke mal, das haben wir jetzt hier oben auch gelöst. Wir haben jetzt ein paar von diesen Leuten, die uns dazu überredet haben, rausgekickt. Aber ich denke mal, da wurde auch interveniert und wir waren einfach dumm. Ja, ich würde gerne nochmal auf den ersten Punkt eingehen. Da ist nämlich, also beim zweiten Punkt möglich, kann sein, habe ich jetzt keine dezidierte Wahrnehmung zu, aber bei dem ersten Punkt nämlich fast diametral anders war. Oder auch unter den Hackern habe ich ganz oft wahrgenommen zu sagen, ja, man kann blocken, das ist gut, aber im Zweifelsfalle wirkt sich das eben auf Leute auf, die diese für die dieses Blocken, dieses Muten eine technische Schwelle ist. Und also ich meine, ihr kennt die ganzen Argumente in dieser Tool-Diskussion, ich will da jetzt keine aufmachen, aber letztlich ist meine Wahrnehmung, dass auch unter den netzaffinen, / denen, die darin aufgewachsen sind oder zumindest jetzt darin leben, eine ganze Menge Stimmen laut geworden, Leute, die sich auf irgendwelchen Mailinglisten, um im Beispiel zu bleiben, daneben benehmen, von diesen Mailinglisten runterzunehmen, anstatt sie zu muten. Wenn ich da gleich ergänzen darf, ich denke nicht, dass sich das unbedingt widerspricht, weil wenn jemand die Mentalität hat, wenn mich jemand zu stark aufregt, dann wird er halt einfach gemutet. Dann kann man ja durchaus auch als jemand, der sprachlich gerne mal auf den Putz haut, sagen, wenn sich da jemand von mir belästigt oder gar angegriffen fühlt, dann wird er mich schon muten, was natürlich dazu führt, dass er sich selbst etwas weniger im Zaum hält. Ich glaube, der wichtige Punkt ist genau dieses, Entschuldigung, wenn ich jetzt hier gerade ins Zwiegespräch verfalle, weil der springende Punkt ist genau dieses nicht im Zaum halten. Das ist ein Phänomen, was wir insgesamt in diesem Internet beobachten können, meiner Ansicht nach. Und es liegt schlicht und ergreifend daran, dass der Inhalt unserer Kommunikation 10% sind und die restlichen 90% sind Mimik, Gestik, Tonfall und so weiter. Und gerade in einer textbasierten Kommunikation, und Piraten machen sehr viel über Text, gerade was das Medium Twitter angeht, bei dieser krassen Verdichtung und Verkürzung von Informationen, wo auch der Inhalt massiv unter den Tisch fällt, sind Missverständnisse vorprogrammiert. Und wenn ich jetzt die Frage, wie konnte es dazu kommen, also es gibt ja hier, eine der Fragen dieser Diskussion ist ja, wie konnte ein Streit solchen Ausmaßes wachsen? Dann kann ich sagen, diese Geschichte dieser Streitigkeiten ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Ich würde gerne noch ergänzen, dass ich glaube, dass eine der wichtigen Ursachen auch das Phänomen des Freund-Feind-Denkens ist. Also dieses, bist du nicht mein Freund, bist du nicht für mich, bist du also gegen mich. Und dass aus diesem Denken, aus diesem Verständnis, egal in welchem Medium, sogar im Real Life, eine Verhärtung stattfindet, die destruktiv ist, die dann eben gar nicht mehr zulässt, wenn jemand anderer Meinung ist, dass da vielleicht Missverständnisse sind, die sich aufklären lassen oder erstmal Entfernungen, die sich durch Hinzufügen von Argumenten verringern lassen, sondern da wird ein Status festgelegt, der ist schlecht, der ist böse oder der ist anderer Meinung, ja, was letztlich den gleichen Effekt hat, und damit ist diese Person abzulehnen. Und dann kann man auch beobachten, dass so ein Verhalten, dann darf auch draufgehauen werden, weil das ist ja der Feind, und auf den Feind darf man draufhauen. Mal unabhängig davon, dass wir alle Mitglieder in einer Partei sind und eigentlich verstehen sollten, oder viele haben wir das ja verstanden und haben es dennoch nicht umsetzen können, dass wir gemeinsam für ein Ziel nach außen treten, haben wir uns eben durch dieses Denken, anstatt den Feind nach draußen zu verlagern, wo er eigentlich sitzt, nach innen gelegt. Und das ist sehr fatal. Da gebe ich dir vollkommen recht, Christiane. Ich würde in dem Zusammenhang gerne nochmal auf den Einwand eingehen, der von Smellcaster, glaube ich, kam, nämlich, dass wir uns von Leuten mehr oder weniger aufs Glatteis haben führen lassen und dann Leute ausgegrenzt haben. Den Punkt, den würde ich jetzt ganz gerne noch mal etwas näher beleuchten. Ich meine nämlich, dass man durchaus darüber nachdenken kann und notfalls auch muss, ob man Leute ausgrenzt. Die entscheidende Frage ist nur, aus welchem Grund. Wenn es jetzt darum geht, dass jemand eine andere politische Position vertritt, oder wenn es darum geht, dass es hier ein Netzwerk gibt, welches innerparteilichen Einfluss schmälern möchte und deswegen Leute ausgrenzt, da sind wir uns sicherlich alle einig, dass das nicht geht. Wenn es allerdings darum geht, dass Menschen, und es sind meistens nur Einzelne, nur in geringem Umfang Gruppen, gezielt kommunikativ destruktiv wirken, dann sabotieren sie damit eine politische Arbeit. Und da bin ich durchaus der Auffassung, wenn es nicht hilft, mit den Leuten vernünftig zu reden und die immer weitermachen, dass es gar keine andere Möglichkeit gibt, als zu sagen, hört mal zu, wir sind hier in der gemeinsamen Partei. Unser politischer Gegner sitzt in der Tat außen. Und du hast die Möglichkeit, deine politische Meinung und deine Vorstellungen und deine Ziele einzubringen, aber bitte nach den allgemeinen anerkannten Umgangsformen, die man miteinander hat, die nach meinem Verständnis für das reale Leben in genau dem gleichen Maße gelten wie fürs Netz. Um ein Beispiel zu nennen, ich war ja damals, als das Frankfurter Kollegium gegründet wurde, Gründungsvorstand und Vorstandssprecher und habe deswegen einiges von dem Shitstorm abbekommen. und habe durchaus sehr unterschiedliche Reaktionen wahrgenommen. Also Christiane, die damals durchaus sehr kritisch war, oder auch Johannes, der in der Sache auch sehr, sehr kritisch war. Mit denen gab es kommunikativ niemals, weder öffentlich noch intern, wobei das Öffentliche jetzt eine größere Rolle spielt, gab es da niemals Stress. Wir haben uns ausgetauscht, man kritisierte sich, aber man hat letztlich den Standpunkt des anderen akzeptiert und auch respektiert. Das ist völlig in Ordnung. Gleichzeitig habe ich allerdings auch die Erfahrung gemacht, dass es Menschen gab, die in der Tat ein Freund-Feind-Bild hatten, die noch nicht mal den Versuch unternommen haben, zu verstehen, warum etwas gemacht wurde. Da geht es nicht um die Frage, ob das richtig oder falsch war, sondern es ging zunächst mal um die Frage, kann ich überhaupt nachvollziehen, warum das jemand macht? Verfolgt er eine eigene Agenda? Kann ich möglicherweise für mich selbst etwas aufgreifen und insgesamt die Kommunikation innerhalb der Partei oder auch die politische Arbeit verbessern? Das war sehr unterschiedlich. Und wenn wir diese Unterscheidung nicht machen zwischen Menschen, die sagen, du bist mein Feind, weil du eine andere politische Auffassung vertrittst, oder du bist mein Feind, weil du nicht innerhalb meines Netzwerks vertrittst, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, du bist mein Feind, weil ich persönlich was gegen dich habe und deswegen bekämpfe ich dich, wo ich nur kann, dann können wir dieses Problem auch letztlich nicht angehen, weil man auf beide Komplexe unterschiedlich reagieren muss. Dann frage ich mal ganz provokant in die Runde, grenzen wir vielleicht zu wenig aus? Grenzen wir solche Leute fehlerhafterweise nicht aus, die aber insgesamt der Gruppendynamik total schädlich sind und uns damit lähmen? Ist das das, was ich da verstanden habe? Kann ich darauf antworten oder mag jemand anders? Mach mal alle außer Wippen jetzt. Also erstens ist die einzelne Person, die Wahrnehmung der einzelnen Personen immer schwierig. Es fängt ja damit an, dass wir 16 verschiedene Bundesländer haben. Wir haben Ansichten, die sind in X LV anders als im anderen LV. Wir haben teilweise programmatische Kleinigkeiten, die anders sind. Wir haben Menschen, die anders denken und auch von einer anderen sozialen Struktur kommen. Und das ist aus meiner Sicht das, was die Piraten ausmacht, dass man eine pluralistische Partei hat. Als wir noch 2008, 2009 relativ unbedarft da waren, sprich ohne den Erfolg, da war das egal, ob der eine mal einen Spruch losgelassen hat, die andere, was weiß ich, was hatte, da war es okay, da waren wir Piraten. Und dieses Gefühl der Piraten haben wir auch nach außen gebracht. In dem Moment, wo einzelne Leute von uns erfolgreicher waren oder weniger erfolgreich oder wo die ersten Verluste da waren, Verluste im Sinne von mal einen Antrag verloren, der für einen extrem wichtig war, da kamen die ersten Gefühle auf, dass man sagte, Mensch, warum ist der jetzt auf der Liste, warum ist der im Parlament, warum ist der Dritte das, das oder jenes? Und dann kamen auch die Faktoren dazu an, dass ein gewisser Neidfaktor entstanden ist. Früher hätten wir uns ohne den Neid sofort irgendwo untereinander unterhalten. Mit dem Faktor, was ich zum Anfang sagte, dass wir auch noch unterschiedliche Strukturen in den jeweiligen LVs haben und dann die Ausgrenzung, eine Ausgrenzung des jeweilig Einzelnen als Ziel einer Partei zu sehen, dass wir die Rettung haben, weiß ich nicht. Ich würde eher darauf plädieren, dass wir einen respektvollen Miteinander haben, und zwar im RL. Ich kann mit jedem von euch mich unterhalten. Ich habe keine Schmerzen mit gemeinsame Ziele zu formulieren und vor allen Dingen demokratische Ziele, wenn das die Mehrheit in irgendeiner Art und Weise wirklich beschlossen hat, dann stehe ich zu jedem Thema und ich habe auch kein Problem, BG nach außen zu verkaufen. Jetzt, aber wir müssen auch lernen, dass wir professioneller in vielen Punkten sein müssen. Gott, habe ich lang geredet, sorry. Ich stimme dem auch zu, Christos. So sehe ich das auch und wird noch ergänzen, also ich bin der Meinung, Ausgrenzung sollte nicht das Ziel sein. Sicherlich ist hier und da Ausgrenzung nötig, wenn es wirklich über Grenzen geht, die auch unsere Schiedsgerichte ganz klar ausmachen können. Aber wir wissen, dass da der Handlungsspielraum ja auch sehr, sehr klein ist. Wie habe ich es erlebt? Also mir ist es bislang gelungen, mit sehr wenig Menschen so schwierig zurechtzukommen, dass ich sie zum Beispiel blocken müsste. Selbst mit schwierigen Positionen komme ich mit einer respektvollen Art und Weise der Kommunikation vielleicht nicht zu einer Meinung. Dazu ist das, das ist auch nicht Sinn, oder ja, es wäre natürlich schön, aber das ist nicht nötig, sondern wichtig finde ich, dass man sich austauschen kann und sich im Unterschied zu dieser diesen unterschiedlichen Ansichten doch respektieren kann. Und deswegen war mir das auch so ein Anliegen, zusammen mit den anderen Gründungsmitgliedern, mit Wolfgang Dudder, Johannes und den anderen, die Eberhard Zastau zu gründen, um uns einen Raum zu finden, in dem wir alle schon diese Ansicht und dieses Bedürfnis auch haben. Denn ich bin der Meinung, dass man Politik nur dann machen kann, wenn man kultiviert sich auseinandersetzt, in Ruhe sich hört, sich entweder annähert oder auch nicht, Positionen vertritt, sehr klar und sehr, sehr deutlich auch, und am Ende einen demokratischen Weg einer Abstimmung und eines Ergebnisses findet, das dann auch zu respektieren ist. Also das heißt, wir leben jetzt im Moment das, was wir uns in der Partei wünschen, in der Eberhard Zastau. Wir haben ein Liquid Feedback, das wir jetzt in Gang setzen. Wir werden in dieser Crew, in diesem relativ überschaubaren Kreis, es sind ein paar 70 Leute, das tun, was wir uns vorstellen, was in der ganzen Partei oder als Vorbild vielleicht auch für die Partei dienen könnte. Das wünsche ich mir jedenfalls. Inzwischen begrüßen wir den Bruno auf dem Podium. Hallo Bruno. Ich sehe, dass du uns was sagen möchtest, aber ich höre dich nicht. Ich höre dich immer noch nicht. Bis Bruno freigeschaltet ist, dürfte ich darauf erwidern. Wieder. Genau, der Bruno, der versucht zu reden, der schafft es aber nicht. Erwidere mal. Ja, Christiane, du hast etwas sehr Richtiges gesagt und genauso bitte ich auch meine Ausführungen zu verstanden wissen. Es kann und darf selbstverständlich nicht das Ziel sein, Menschen aus der Partei auszugrenzen. Du hast selbst gesagt, es ist vielleicht manchmal nicht anders möglich. Ich glaube, dass man an den Punkt zu überlegen, ob man jemanden ausgrenzt oder nicht, in einem viel geringeren Maße dann kommt, je niedrigschwelliger man bei Verstößen gegen die Kommunikation bereits auf den anderen einwirkt. Und ich glaube, das war einer der Hauptfehler, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, dass man nämlich die Dinge einfach hat laufen lassen. Was Christus vorhin auch noch gesagt hat, wie die Partei sich entwickelt hat, als sie dann groß geworden ist und einige Leute mehr Erfolg hatten, das ist aus meiner Sicht nur die halbe Wahrheit. Ich denke auch, dass es früher in den Anfangsjahren der Partei wesentlich einfacher war. Weil solange die Piratenpartei, sei das jetzt richtig oder falsch gewesen, noch nicht so im Wesentlichen die Positionen bezogen hatte, die politischen Positionen, die wir uns dann erarbeitet haben und woran wir uns auch teilweise aufgearbeitet haben, da war es natürlich auch viel einfacher, so ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln und alle waren da und im Grunde genommen ist man für jeden offen, auch in politischer Hinsicht jetzt. Und da war auch noch nicht so die Notwendigkeit eines innerparteilichen Diskurses. Und als sich das verändert hat, fehlte das Bewusstsein, dass die Konflikte auch in der Sache härter werden können oder schärfer werden können. Und demzufolge ist dann auch in der emotionalen oder auf der persönlichen Ebene sind die Dinge einfach mal eskaliert. Das bedeutet aus meiner Sicht, wenn man gerade vermeiden möchte, dass man Leute in letzter Konsequenz ausgrenzt, dann muss man sehr, sehr niedrigschwellig, und ich rede hier nicht von OMs, sondern ich rede noch darunter, sprich persönliche Ansprache und zu sehen, dass man jemanden wieder kommunikativ eingefangen bekommt, anzugehen und versuchen zu überzeugen, dass jemand wieder sich sozusagen in die Gruppe hineinbegibt und auch gehört wird. Das ist ja das nächste Problem. Wenn jemand anfängt, persönliche Angriffe zu fahren, dann verlagert sich ja die Diskussion auf die Frage, ob das jetzt korrekt war oder nicht korrekt und wer wann was wie gesagt hat. Und damit ist das eigentliche gemeinsame Ziel, was wir haben, nämlich politische Positionen zu erarbeiten und die dann nach außen zu bringen, komplett in den Hintergrund getreten. Und genau deswegen sollten wir kommunikativ sehr niedrigschwellig und damit geringem Aufwand dafür sorgen, dass es soweit nicht kommt, um uns dann auf die politischen Fragen zu konzentrieren. So, jetzt lass uns den Bruno noch mal gerade hören. Hallo Bruno. Ja, hallo, funktioniert jetzt? Ja, wir hören dich. Ach, unglaublich. Super. Super. Ich mag dich jetzt nicht mit einer Frage überfallen. Hör dich erstmal ein bisschen in die Diskussion rein und ich bin ganz sicher, dass dir dann das eine oder andere einfällt, was du gerne sagen möchtest. Ja, nur ganz kurz so weit. Entschuldigung, dass ich ein bisschen länger gebraucht habe. Ich bin gerade sehr viel immer zwischen Berlin und Bayern unterwegs. Heute musste ich noch in Berlin einen Pressebrunch machen zu unserer SMV, um dann wieder loszudüsen, weil wir ab 4. eine Südamerika-Tournee haben und eben gerade sehr, sehr viele Tourvorbereitungen. Deswegen habe ich es vom Timing nicht geschafft. Der Verkehr hat sein Übriges getan. Schade, dass ich nochmal im Werbeblock vor dir erwähnen können, während wir auf dich gewartet haben. Macht nichts. Wir sind gerade bei der Frage, nee, also ausgrenzen, einfach so, haben wir jetzt auch gelernt, ist es auch nicht. Trotzdem scheint es mir zu sein, dass, der CC hat es schon angedeutet, in diesem Internet da, dass der Colt sozusagen locker sitzt, erst schießen, dann fragen, wie gehen wir denn. Also es ist ja nun mal so, dass viele Dinge eben nicht ganz unschuldig irgendwie mal daneben gesetzt werden und dann sagt man hier, hey, komm, lass mal locker und atme mal lieber durch den Mund und dann ist es wieder in Ordnung, sondern es wird ja bewusst provoziert und es wird auch bewusst auf diese Provokationen eingestiegen. Gruppendynamisch, wie schaffen wir das, dass diese Dinge nicht eskalieren können. Ihr sagt jetzt alle, hey, lass es einfach nicht eskalieren und wir mal reden und dann ist es gut. Aber wie klappt dann das in einer größeren Gruppe? Ich meine, die hier auf dem Podium sitzen, sind ja nicht die allerersten, die provokante Tweets raushauen. Das liegt bei mir aber auch nur daran, dass ich so selten twittere. Deshalb sage ich jetzt mal was ganz Provokantes. Ich behaupte nämlich mal, ziemlich konträr zu dem, was meine Vorrednerinnen und Vorredner gesagt haben, dass wir zu wenig ausgrenzen. Und das, was wir zu wenig ausgrenzen, sind ganz bestimmte Meinungen. Und das lasse ich jetzt erstmal 2 Sekunden auf euch wirken. Der Punkt ist nämlich, wir sind eine Partei. Wir sind eine politische Partei. Wir haben ein Programm, wir wollen was bewirken. Und klar, wollen wir, dass wir haben ein bestimmtes Gesellschaftsbild, da hat jeder natürlich auch sein eigenes, aber ich glaube, ein verbindendes Element in unser aller Gesellschaftsbild, was uns bei den Piraten hält oder zu den Piraten gebracht hat oder warum wir uns hier verorten, ist eine sehr, sehr inklusive Gesellschaft, auf die wir hinsteuern wollen. Den Fehler, den wir machen, ist, dass wir versuchen, diese inklusive Gesellschaft auf unsere Partei zu 100% abzubilden, das funktioniert nicht, weil wir diese Gesellschaft noch nicht haben. Und wenn wir deshalb versuchen, jetzt auf eine Gesellschaft ein System abzubilden oder auf eine Partei, das mit ein System abzubilden, was die aktuelle Gesellschaft so abbildet, wie sie in Zukunft ist, aber wie sie gleichzeitig jetzt ist, dann funktioniert das nicht. Und das ist das Problem komplex formuliert. Ich versuche das nochmal ein bisschen zu vereinfachen. Eine Partei ist parteiisch. Wir haben eine relativ bestimmte Meinung. Und es gibt ein paar Meinungen, die wollen wir hier nicht haben. Es gab da auch, möglicherweise hat es der eine oder andere mitbekommen, in letzter Zeit so einen kleinen innerparteilichen Krieg, um bestimmte Meinungen oder um bestimmte Vorherrschaft. Und da hat ja auch eine Fraktion relativ weitgehend gewonnen. Und das ist ein relativ natürlicher Prozess. Und der Fehler, der dem zugrunde liegt, ist, oder also warum es letztlich so eskaliert ist, ist, dass zu viel der Ansicht ist, es wäre völlig egal, was für eine Meinung ist, weil man könnte ja, man muss ja auch mit jedem reden. Und das ist nicht der Fall. Es ist eben nicht egal, welche Meinung irgendjemand hat. Das bedeutet nicht, dass wir zu einem monolithischen Block werden müssen, der oder sollen, um Gottes Willen, der eine Meinung vertritt, das ist dann die Parteilinie und wer davon abweicht, den müssen wir rauswerfen. Nein, aber man kann und man muss durchaus filtern. Es gibt gewisse Meinungen oder es gibt gewisse Sachen, die sich als Meinung tarnen, die einfach nicht diskussionswürdig und nicht diskussionsfähig sind. Und das muss abgeblockt werden. Und da kann man entweder versuchen, nicht eskalativ darauf einzuwirken oder aber, wenn das nicht funktioniert, muss man eskalieren und ganz bestimmte Leute auch ausgrenzen. Und das ist zu wenig passiert. Darf ich dazu was sagen? Ich würde mich gerne direkt dazu äußern. Bitteschön. Erstmal halte ich, ich weiß jetzt nicht genau, was du mit Meinung meinst, CC. Falls du Nazi meinst, Nazi ist keine Meinung für mich. Also das ist mal jetzt außen vor dieser Diskussion. Meinung finde ich schon wichtig. Ich finde auch wichtig, solange sie sich in unserem Wertegerüst der Piratenpartei und unserem Programm hält, ja, ist vieles denkbar, was wir im Moment noch nicht durchdacht haben oder was wir vielleicht noch nicht entwickelt haben. Und insofern bin ich schon der Meinung, dass auch Meinungen, die jetzt nicht abgestimmter Konsens sind, nötig und vor allen Dingen auch wichtig sind. Denn so Minderheitenmeinungen stoßen Diskussionen an. Dazu haben wir Tools, die wir benutzen können, um dann daraus etwas Konstruktives zu entwickeln, sofern es denn konstruktiv zu entwickeln ist. Das lässt sich aber überhaupt erst rausfinden in einem Prozess der Diskussion. Das heißt, Beispiel, wenn jemand etwas Kapitalismuskritisches zum Beispiel äußert, was wir in der Partei jetzt noch gar nicht in unserem Programm haben, kann es aber doch durchaus möglich sein, dass sich daraus etwas entwickeln kann, nicht muss. Es bedeutet aber, wenn wir sagen, Moment, jemand spricht ein Thema an, der noch nicht Teil unseres Programmes ist, also blocken wir dieses Thema ab und dieser Mensch gehört ausgegrenzt oder diese Meinung gehört ausgegrenzt, beschneiden wir unsere eigene Entwicklungsmöglichkeit. Also insofern plädiere ich sehr dafür, Meinungsvielfalt weiterhin nicht nur zu dulden, sondern auch zu pflegen, in einem Rahmen, der sich entwickeln kann und wo wir dann herausfinden können, ob wir daraus etwas entwickeln können oder ob diese Idee dann eben nach Diskussion wieder herunterfällt. Ja, das muss aber möglich sein, dieser Prozess. Also mir ist das alles noch ein bisschen zu abstrakt, ja, BIM. Und danach frage ich den CC mal nach ein bisschen Konkretisierung seiner Äußerung. Also ich unterstelle dem CC jetzt mal, dass er diese Frage sehr bewusst provokant gestellt hat und ich danke dafür. Ich blende jetzt mal extremistische politische Positionen aus, wie eine Relativierung der jüngeren deutschen Geschichte und dergleichen mehr. Im Übrigen hat er die Piratenpartei auch sehr deutlich in Münster darauf reagiert. Also in diesem Punkt, wenn man wirklich das diskutieren wollte, da sind wir uns sicherlich einig, das ist außerhalb des Grundgesetzes, das gehört ausgegrenzt ohne weitere Diskussion. Was andere politische Positionen anbetrifft, will Christiane zustimmen. Ich halte es auch für einen falschen Begriff zu sagen, dass Meinungen und politische Positionen, die nicht dem, sage ich mal, Mainstream der Piratenpartei entsprechen, ausgegrenzt werden sollen. Wenn man jetzt sagen wir mal drei Positionen nennt, Atomenergie, BGE und Genderproblematik, was politische Positionen sind, die von Leuten unterschiedlich priorisiert werden. Da bin ich durchaus der Auffassung, dass eine Partei sich entwickeln kann und wo dann auch Mehrheiten bestehen. Für mich ist eine erdrückende Mehrheit gegenüber einer politischen Position, das ist bei der Atomenergie beispielsweise der Fall, nämlich für einen Ausstieg und nicht für eine Weiterbetreibung, ist für mich keinerlei Grund, diese politische Position auszugrenzen, sondern jeder hat weiterhin das Recht, auch in dieser Partei, das ist mein Verständnis der Piratenpartei, diese Position zu vertreten. Etwas anderes ist es dann, wenn die Gruppe, die sich dort in der Minderheit befindet oder auch eine Gruppe, die sich in der Mehrheit befindet mit einer anderen Position, dann mit Mitteln, die nicht mehr einem sachlichen, demokratischen und konstruktiven Diskurs versucht, die anderen niederzumachen. Dann reden wir allerdings nicht mehr über die Position selbst, sondern dann reden wir über die Methodik, was ja Gegenstand des heutigen Abends ist. Und insofern stimme ich da Christiane vollständig zu. Also ich würde, wenn ich mich mal einwerfen darf, ich habe natürlich nicht alles mitbekommen, was wir vordiskutiert haben, aber so generell nochmal drüber sprechen, was eigentlich digitale Kommunikation und wie die uns letztendlich verändert und wie wir Gruppen zusammen und Gruppendynamik in der Piratenpartei zu einem echt interessanten Experiment zusammengefasst haben. Zuerst mal, ich selber kann nicht so viel aus einer Praxis sprechen, denn ich hatte kein einziges Mal in meiner politischen Karriere bisher einen Shitstorm auf Twitter, was vielleicht aber auch dran liegt, dass ich doch versuche, immer sehr, sehr moderate Tweets abzusetzen, weil mir eben bewusst ist, und jetzt kommt, dass in diesem sozialen, digitalen Raum Gesellschaftsgruppen zusammentreffen, die sich im normalen Leben nicht unbedingt treffen. Das heißt, und das ist auch was ganz Interessantes an der Piratenpartei, im Gegensatz zu anderen Parteien, wo doch relativ homogene soziale Gruppen zusammenfinden und dann ihre Politik machen, glaube ich, haben sich gerade in der Piratenpartei sehr, sehr individuelle Menschen aus unterschiedlichsten sozialen Gruppen getroffen, die normalerweise auch keine gemeinsame Sprache haben. Und da wir normalerweise, wenn wir miteinander sprechen, natürlich auch immer noch Kanäle haben, die auf einer emotionalen Ebene stattfinden, die nonverbal sind, die viel mit Körpersprache zu tun haben, schaffen wir Menschen es normalerweise auch über soziale Gruppen hinweg miteinander zu kommunizieren, ohne uns an Hals zu fallen und uns zu erwürgen. Aber gerade diese nonverbalen Bereiche sind natürlich in der digitalen Kommunikation weg und dadurch kommt es natürlich zu einer Reduktion. Und das dann noch gepaart mit dem, dass eben gerade bei den Piraten doch Individualisten, die sich nicht so sehr irgendwelchen Gruppen gerne zuordnen, da sind, hat natürlich dazu gesorgt, dass automatisch ein sehr viel gereizteres Klima da ist. Nur hatte Lainey was gesagt bezüglich der Meinungsvielfalt, die in einer Partei sein muss. Natürlich haben wir ganz klar eine Satzung, in der definiert ist, was nicht geht. Aber bereits da fängt es ja an. Wenn wir sagen, wir wollen nichts mit Rechtsextremismus, wir wollen nichts mit Antisemiten zu tun haben, dann wird uns schnell bewusst, dass es innerhalb auch der Piraten-Peer-Group ganz viele Menschen gibt, denen zum Beispiel Begriffe wie sekundärer Antisemitismus nicht einmal ein Begriff sind und die natürlich schnell dann mal in so eine Scharte hauen, wo jemand, der eben ganz genau zu unterscheiden weiß zwischen den verschiedenen Formen von Antisemitismus, natürlich sehr gereizt drauf reagiert. Und leider ist dann genau das selbe Problem auch, es gibt eine Gruppe, die immer sehr schnell mit dem Wort der FDGO um sich wirft, aber dann halt mitunter zum Beispiel eine Gleichstellung von linken und rechten Extremismus darstellt. Und das ist zum Beispiel ein Wertekanon, der eher aus einer sehr, sehr konservativen Welt kommt, wo das eben immer versucht wurde, wobei es nämlich schon einen ganz klaren Unterschied zwischen linken und rechten Extremismus gibt. Das stelle ich jetzt mal so in den Raum. Ich weiß, dass es da bestimmt einige Leute gibt, die sofort aufschreien und sagen, doch, Extremismus ist immer falsch und. Aber dazu gibt es eben auch nur mal sehr viel politische Abhandlungen, die man zu dem Thema lesen kann. Ich will damit nur sagen, gerade die digitale Kommunikation, die wir besonders häufig nutzen, tendiert natürlich dazu, dass sie gerade diese gesellschaftlichen Unterschiede, die in so einer inhomogenen Partei wie der Piratenpartei dann aufeinandertreffen, natürlich dann in diesem massiven Streit kulminieren. Was die Lösung ist, um dem zu entrinnen, ich denke, wir sind alle in einem Lernprozess, wie man miteinander digital kommuniziert. Wir haben gesehen, wie man es nicht machen soll. Wir können vielleicht auch mitunter ein bisschen lernen, wie es eine jüngere Generation tut, im Internet neue Wege der Kommunikation zu finden. Ob die immer richtig sind, weiß ich nicht. Aber ich denke, wir müssen da einfach nur mit viel Demut rangehen, eben meine Devise Demut vor der Vielfalt, und lernen eben, uns diesen nonverbalen Kommunikationskanal, der eben nicht da ist bei der digitalen Kommunikation, immer dazu zu denken. Das heißt, automatisch einen viel größeren Interpretationsspielraum einzubauen, wenn es darum geht, einen Tweet zum Beispiel zu bewerten. Da möchte ich dir sehr zustimmen, Bruno, und gerne noch sagen, die Extremismuskeule ist nämlich mit Vorsicht zu genießen, denn wir als Piraten sind zum Beispiel extrem für Freiheit im Netz. Also Extremismus als Buzzword ist schwierig. Ich würde dann auch mal ganz gerne was dazu sagen, wenn es geht. Also erstens, die sogenannten FDGO-Befürworter, das bin ich, Bruno, und dazu stehe ich. Ich bin für das Grundgesetz und ja, ich mag keine Leute, die Gewalt in der linken Szene ausüben. Das sind für mich keine Demokraten. Und mir ist es relativ egal, ob es aus irgendwelchen konservativen Hersprüngen ist oder sonst was. Ich bin in einer Partei und ich habe mich letztes Jahr ganz vehement genau gegen diese Linksextremen gewehrt. Und ich würde mich jederzeit dahinstellen und das nochmal wiederholen. Darf ich? Das nochmal zum einen. Zum anderen ist genau dieser Punkt, dass wir Respekt haben müssen. Wir sind respektvoll und wir sollten respektvoll sein. Wenn wir nicht lernen, dass wir Niederlagen demokratischer Natur akzeptieren und teilweise monatelang darauf verharren, dann haben wir wirklich ein Problem. Wenn wir Gefühle in der Politik mit uns tragen und der Meinung sind, dass wir verletzt worden sind, weil wir eine Entscheidung mal verloren haben, dann gehören wir leider nicht in die Politik rein. Die Politik da draußen, und da, Bruno, du bist einer der geilsten Repräsentanten dieser Partei. Weißt du, wie es abläuft? Du weißt, wie das Business abläuft, du weißt, wie dieses Business draußen ist, und du weißt auch ganz genau, dass man mit Gefühlen in dieser Art und Weise nichts gewinnt. Aus meiner Sicht. Und das ist jetzt, also vergisst, also das ist meine persönliche Ansicht. Also nicht, dass er mir sagt, das sagt der Buff oder so. Ja, Christus, aber ich habe ja auch gar nicht, ich habe in keiner Form davon gesprochen, Gewalt als richtig zu bezeichnen. Ich habe nur den politischen Diskurs angesprochen, dass es sehr falsch ist, Linksextremismus und Rechtsextremismus gleichzusetzen. Ich gebe dir dazu auch gerne viele Links, dich damit auseinanderzusetzen. Es geht doch gar nicht um Links, es geht um die Wirklichkeit der einzelnen Person, Bruno. Es geht doch gar nicht darum, dass wir jetzt uns mit Links hin und her schieben, dass wir dann sagen, wo irgendwas steht. Das sind doch Spielereien. Du, nein, es ist gar keine Spalte. Es ist wirklich ein politischer Diskurs, und darüber gibt's auch viele, viele kluge Dinge, die geschrieben wurden, inwiefern es auch ganz wichtig ist, Links- und Rechtsextremismus zu unterscheiden. Und ich habe ja auch nicht von Gewalt gesprochen. Gewalt ist für mich nie eine Lösung, egal wo auch immer. Du kamst ja gleich mit dem Begriff der Gewalt und die Linksextremen, die gewalttätig sind. Mir geht's nicht um Gewalt als solches. Du fängst mit FDGO an, Bruno. Du fängst mit FDGO an. Und genau diese Punkte waren letztes Jahr das heiße Thema. Darf ich mal was sagen? Nur weil ich sage, ich habe nicht gesagt, dass ich die FDGO ablehne. Ich habe nur gesagt, Leute, die sich immer nur darauf beziehen, anstelle ein bisschen zu differenzieren. Ich habe mit dem damit kein Stückchen weit gesagt, dass Gewalt okay ist. Also das bitte ich dich auch wirklich anzuerkennen. Ich glaube, das ist auch das Problem, was Bruno genau beschreiben wollte, das mit dieser FDGO. Ja, Bruno sagt, wir haben hier Leute, die sagen sehr schnell FDGO. Ich sage dazu, ja, haben wir. Und meistens sagen sie danach nicht mehr viel, sondern wiederholen immer nur das Gleiche. Und es hat sich gerade ein Stück weit auch bewahrheitet, wenn ich das mal so ganz böse ausdrücken darf. Und das Problem ist, dass es ein Stück weit ein Totschlagargument ist, und das Schlimme dabei ist, als jemand, der sich schon mehrfach hat erklären lassen, wie das mit dieser FDGO relativ gut funktioniert, weiß ich, 80% von denen, die hier Mumble-FDGO brüllen, haben keine Ahnung, was sie sagen. Das ist ein bisschen traurig. Und das Problem ist, dass wir genau an der Stelle diesen Diskurs, den wir eigentlich führen wollen, beenden. Und das kann es nicht sein. Und um mal auf die Frage von Monopol, die er angekündigt hat, ich nehme sie ihm jetzt einfach mal ab, zurückzukommen und meine These von vorhin ein bisschen zu präzisieren. Die Meinungen, von der ich finde, dass man sie ausgrenzen muss, sind genau solche Anti-Meinungen, genau solche ich muss nicht diskutieren Meinungen. Ich habe da meinen Standpunkt, ich bin nicht der Ansicht, dass ich mich auf einen anderen einlassen müsste und muss nicht ruhig mit dem diskutieren, sondern ich schlage mit irgendeiner Keule, sei es die Nazi-Keule, sei es die FDGO-Keule, die sind beide in der Überzahl der Fälle fehlerhaft angewandt und nur dazu geeignet, das völlig richtige Argument, was dahinter steht, zu schwächen. Und das ist blöd. Zu Bim, der die Extremismustheorie aufgebracht hat, und zu Christos, der gerade darauf rumgeritten hat, die Extremismustheorie ist vollständige Grütze. Und gerade wir als Piraten sollten echt aufhören, diese Extremismustheorie zu bemühen. Ganz abgesehen davon, dass sie vorwiegend von den Verfassungsschutzbehörden verwendet wird und auch gestaltet wird, Klammer auf, wir wollen als Piraten diese Behörden eigentlich abschaffen, Klammer zu, ist es so, dass das eine oder andere, was wir an Forderungen haben, vielleicht nicht extremistisch, aber durchaus darauf angelegt sind, das Grundgesetz zu verändern oder sogar abzuschaffen. Wenn wir zum Beispiel die Position nehmen, dass wir sagen, wir wollen nicht nur ein Staatsbürgerwahlrecht, sondern wir wollen ein ein Wahlrecht für alle im Bundesgebiet wohnhaften Personen, dann könnte man drüber nachdenken, ob wir ein Problem mit dem unveränderlichen Artikel 20 Grundgesetz haben und ob wir dann nicht vielleicht vom 146 Gebrauch machen müssten, der das Grundgesetz abschafft und durch eine neue Verfassung ersetzt. Das ist auch eine legitime Forderung, die ist allerdings, wenn man das so sieht, auf die Abschaffung dieses Grundgesetzes gerichtet. Und ansonsten, wir haben ein Problem mit dem Artikel 3. Wir haben, fragt mal die AG Quiraten, was die zum Artikel 3, Stichwort sexuelle Identität oder Orientierung sagt. Was sagen wir denn zu Artikel 6 der Ehe? Da wollen wir auch eine ganz krasse Änderung herbeiführen. Denn soweit ich weiß, ist Beschlusslage, dass wir eine Gleichstellung von homosexuellen Partnerschaften wollen, und zwar eine vollständige Gleichstellung. Und damit haben wir zumindest ganz oft Wahlwerbung gemacht auf Plakaten. Und es lässt sich mit dem aktuellen Artikel 6 nur insofern nicht vereinbaren, als dass der Wortlaut regelmäßig dazu herangeführt wird, genau das zu verhindern. Wie sieht's aus mit Laizismus und Schulfachreligion? Ich spiele da auf die Artikel 4, 7, 140, 141 an. Also wir wollen ganz viel an diesem Grundgesetz verändern, und es hilft einfach nicht weiter, in Diskussionen pauschal zu sagen, ich bin für das Grundgesetz, ohne es vollständig gelesen zu haben, und muss jetzt, ich beende den Satzmonopol, lange brauche ich nicht mehr. Ich bin für das Grundgesetz, das ich nicht vollständig gelesen habe, und alles, was in irgendeiner Form geeignet ist, Positionen, die dieses Grundgesetz aufstellt, zu hinterfragen, ist Extremismus, böse und muss weg. Darf ich jetzt was sagen? Ja, Sekunde, ich bitte. Wir haben alle verstanden, was ihr meint. Ein bisschen zarter und vor allem ein bisschen kürzer. Bim. So, jetzt mache ich mal den Versuch, uns allen ein bisschen den Spiegel vorzuhalten. Es war jetzt gerade wunderbar zu sehen, was einer der kommunikativen Fehler bei uns ist, sofern es noch nicht mal auf Verstößen gegen allgemeine Kommunikationsregeln beruht. Das Thema des heutigen Abends ist, was ist kommunikativ in der Vergangenheit falsch gelaufen und was können wir in der Zukunft besser machen? Die Piraten haben die große Schwäche, sofort entweder auf irgendeine Metaebene zu gehen oder, wenn es um irgendwelche Sachpositionen geht, sich auf irgendwelche Positionen auf ihrem in ihrem Bereich oder aus ihrem Flügel oder wo auch immer her zurückzuziehen. Und ich muss hier jetzt mal ausdrücklich Bruno und auch Christos kritisieren, dass ihr euch gegenseitig auf diese Stöckchen gesprungen sind und CC das Ganze dann noch mit 8 Minuten Themaverfehlung mit Verlaub gekrönt hat. Das ist, glaube ich, ein Grundproblem der Piraten. Wir haben ein definiertes Thema, über das wir reden sollten, was extrem wichtig ist, und wir sollten uns abgewöhnen, wenn uns irgendein Nebenaspekt einfällt, der durchaus wichtig sein mag, den dann unbedingt noch reinbringen zu wollen. Das Ganze wird dann auch verschärft. Ich nehme das jetzt nur als ein exemplarisches Beispiel und will darüber in der Sache auch nicht diskutieren. Aber die Äußerung von CC, dass wir wohl den Verfassungsschutz abschaffen wollen, es gibt zu diesem Thema keine beschlossene Position. Allein die Äußerung, dass wir das wollen und dann auch noch im Rahmen einer Themaverfehlung, die führt einfach dazu, dass man zu dem Diskussionsthema, mit dem man sich gerade beschäftigt, einfach auf keinen grünen Zweig kommt. Und in diesem Zusammenhang möchte ich einfach nur mit einem Appell schließen, und der besteht in einem Wort: Selbstdisziplin. Dankeschön. So, eben haben wir ja gerade was erlebt, und jetzt würde mich interessieren, wie könnte man diese Diskussion, die ja gut und wichtig ist und irgendwo anders geführt werden muss, wie könnte man diese Diskussion in einer Weise führen, dass sie nicht so hoch brandet, sondern dass man sich da ruhig unterhalten kann? Und ich habe genau diese Diskussion mit ganz, ganz vielen Piraten geführt, in der einen oder anderen Richtung. Das ist nie hochgebraust. Was passiert da? Ich habe das so empfunden, dass mit einem Mal, also die Diskussion war sehr lange sachlich und ruhig, bis Punkte auf den Tisch kamen, die kontrovers verstanden oder diskutiert werden von einzelnen Personen, und dann eine Emotionalität mit dazu kam, die ich auch schon bei Christos dir ein bisschen, also einerseits verteidigend und andererseits aber auch aggressiv, so habe ich das empfunden. Und du hast plötzlich schneller geredet, warst sehr aufgeregt, und das bringt eine Stimmung in eine Diskussion, die wir ständig erleben und die, glaube ich, dann wie so eine Spirale ist, wenn man da nicht irgendwo unterbricht und dann doch wieder zurück zur Sachlichkeit kommt. Diese Emotionen haben meiner Ansicht nach, sind völlig verständlich. Ich habe die auch. Sie haben aber in solchen Diskussionen wenig Sinn oder bringen wenig. Sie sind sogar eher hinderlich, sich weiter in Ruhe zu unterhalten. Ja, das ist mir, fand ich jetzt eigentlich sehr schön, dass das so aufgekommen ist, weil wir das zu Hunderten oder Tausenden in den letzten 2 Jahren erleben mussten, sei es in Twitter-Kommunikation, auf den Mailinglisten, im Real Life, im Mumble. Im Grunde wäre mein Gefühl, diese Emotionen, die entstehen, wenn Begriffe nicht sauber diskutiert werden und dann alle nur noch Angriff und Emotionen mit diesen Schlagworten verbinden. Das heißt, das wäre zu trennen. Und dann kämen wir vielleicht, also solche Beispiele wie jetzt FDGO, es ist so ein Schlagwort, an dem sich sofort verhärtet. Oder Antifa oder kein Handschlag, in welchem Zusammenhang auch immer. Da ist eine Definition, steht dahinter, für Einzelne sehr unterschiedlich. Und dann haben wir wieder das, was ich vorhin gesagt habe, Freund, Feind. Du nicht meiner Meinung, du also schlecht. Und diese Verhärtung führt nicht zu konstruktiven Diskussionen. Ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich beim BIM entschuldigen, dass ich da gerade so unpräzise war. Selbstverständlich fordern nicht wir Piraten Partei Deutschland die Auflösung des Waffenschutzes, sondern das ist jetzt die berühmte Stadt aller Fußnote, beispielsweise mein Landesverband. Also ich habe jetzt gerade nur für meinen Landesverband und mich persönlich gesprochen, selbstverständlich nicht für die Piratenparteien, die den Verfassungsschutz nicht abschaffen wollen. Das war tatsächlich ein bisschen Thema verfehlt. Baden-Württemberg ist auch darunter. Ich glaube, Sachsen hat auch was Ähnliches, aber kann ich jetzt nur mutmaßen. Das sind also Einzelmeinungen. Das ist aber auch wieder ein Zeichen, wie diese Diskussion oder was ein Fehler in der Diskussionskultur ist. Es ist nämlich eben nicht nur die Rheinland-Pfalz, steht da auch gerade im Channel, es ist nicht nur die Art und Weise, wie diskutiert wird, sondern es ist auch der Inhalt. Und der Inhalt ist ganz unpiratisch, nicht das überprüfte Faktenlage, sondern ich werfe erstmal ein Thema in den Raum, eine These, und ich belege die auch nicht. Und auf Gegenwehr eskaliere ich. Darf ich auch mal was kommen? Dazu? Oder Wortmeldung? Oder wie auch immer? Wortmeldung, klar, kannst du. Also, aus meinem Gefühl jetzt mal, kam Bruno rein, brachte für mich 2 Schlagwörter rein. Ja, sicherlich. Diskussionstechnisch, weiß ich nicht. Wir wollen ja offen reden. Fand ich es recht unglücklich, dass ich eine halbe Stunde auf jemand warten muss. Nach ungefähr gefühlten 14 Stunden für diese Partei. Dann habe ich, höre ich da so den halt die Bußwörter, die da waren. Die empfand ich halt nicht als gut. Fand ich die Diskussion hier sehr gut. Die Diskussion ging eigentlich darauf hinaus und ich dachte, es wäre eine zielorientierte Sache, dass wir sagen, wie können wir es besser machen strukturell. Die strukturelle Bessermachung für die Zukunft. Ich empfinde es momentan gar nicht, dass es so schlimm ist. Die Stimmung in dieser Partei ist momentan aus meiner Sicht positiv. Und das, was war, müssen wir auch mal vergessen. Aber warum seid ihr jetzt ganz gewaltig hochgegangen gerade und eben nicht ruhig in diesem Sinne auf den Vorredner eingegangen, sondern wirklich emotional beteiligt hochgegangen? Ja, wenn ich es vielleicht aus meiner Sicht mal sagen darf, weil ich denke, ich habe mich jetzt da genau in der Mitte bewegt. Ich habe zum einen aus meiner Sicht zu Recht eine Themaverfehlung gerügt. Jetzt bist du gerade nicht mehr zu hören, Wim. Wie bitte? Hört man mich? Jetzt wieder. Okay. Also ich habe zum einen eine Themaverfehlung gerügt, aus meiner Sicht auch zu Recht, aber da lasse ich mich gerne verbessern. Zum anderen habe ich das in einer zu emotionalen Form vorgetragen, weil es mich halt ohne Ende nervt. Ich persönlich bin ein sehr zielorientierter Mensch, der sehr gerne auch Gegenmeinungen hört und die auch gerne verarbeitet, aber das ist halt effizient. Das kommt vielleicht von meinem Beruf her. Christiane hat es dann aus meiner Sicht sehr zutreffend aufgegriffen. Sie hat ja selbst gesagt, sie hat dabei Gefühle und sie hat sich in diesem Punkt einfach besser im Griff. Wenn man jetzt diese ganzen Punkte zusammenfasst, auch jetzt noch die Art und Weise, wie Christus sich selber runtergenommen hat und auch die sachliche Kritik, geäußert hat. Ich denke, man muss einfach lernen, eine sachliche Kritik, und damit sind wir wieder beim Thema des heutigen Abends, selbst in einer Art und Weise vorzutragen, wie sie vielleicht nicht unbedingt den eigenen Gefühlen entspricht und umso mehr, wenn man sich nicht persönlich gegenüber sitzt, so wie wir das jetzt heute machen. Und dann ist die Chance größer, dass man auch gemeinsam zu einem Ergebnis kommt. In einem Punkt muss ich jetzt Christos auch zustimmen. Bruno, das ist jetzt eine rein sachliche Kritik. Ich meine, wir zwei, wir kennen uns. Wir haben ein persönliches Thema gehabt. Das haben wir auch persönlich gelöst. Aber in der Tat, ich finde es ein bisschen respektlos gegenüber einer sehr großen Versammlung in einer wichtigen Veranstaltung sehr spät zu kommen. Verkehr ist immer da. Um dann, wenn man in eine Diskussion zu kommt, auf einen Bereich zu gehen, der aus meiner Sicht thematisch nicht allzu viel zu tun hat. Also sachpolitisch wollten wir heute nicht diskutieren. Das hat aus meiner Sicht das Thema ein bisschen verschoben, dass daraufhin die Emotionen hochgekocht sind. Das ist dir keinesfalls anzulassen, sondern das ist schon wieder eine Frage, wie die Leute darauf reagiert haben, und das nehme ich durchaus auch auf meine Kappe. Das Ziel meines Beitrags ist es jetzt, die Erkenntnis zu wecken, wie konnte es gerade jetzt in dieser Diskussion dazu kommen, dass die Emotionen hochgekocht sind und wir von einem Diskurs, der durchaus unterschiedliche Positionen beinhaltete, der sehr sachlich und sehr konstruktiv ablief, dass es jetzt ein bisschen eskaliert ist und wir auch wieder Zeit verbringen müssen, um das wieder einzufangen, wo wir jetzt auf einem guten Weg sind. Dankeschön. Also ich hatte ja auch gesagt, ich bin natürlich nicht ganz so drin, und also der eigentliche Punkt, den ich ja angesprochen hatte, und das wundert mich, dass auf den gar nicht eingegangen wurde, weil der hatte nämlich wirklich was damit zu tun, worüber wir eigentlich jetzt gerade reden wollten. Für mich war sekundärer Antisemitismus oder diese Links-Rechts-Extremismus-Gleichstellungsgeschichte eigentlich nur als Beispiel gedacht, dafür zu erklären, dass wir eigentlich klar eine Satzung haben, wo bestimmte Dinge definiert sind, dass sie aber mitunter unterschiedlich interpretiert werden, aus dem Grunde, da eben unterschiedlichste soziale Gruppen aufeinanderprallen, die eben auch unterschiedliche Sprachen haben und mitunter dann echtes Problem haben zu kommunizieren, weil sich vielleicht im normalen Lebensraum überhaupt nicht über den Weg laufen würden, und dass eben gerade dieser nonverbale Teil fehlt. Das war eigentlich so der wesentliche Aspekt, und der hatte ja eigentlich schon viel mit der Diskussion zu tun. Zum Zweiten, wie gesagt, ich kann den Verkehr selber nicht einschätzen, wenn mies viel Schnee da ist, lässt sich's nicht ändern. Ich habe auch den ganzen Tag Piratenarbeit. Ich bin Landesvorsitzender in Berlin. Ich versuche hier alles auf die Spur zu bekommen, damit wir es eben schaffen, auch das nächste Mal ins AGH einzuziehen. Das ist für mich absolute Priorität. Deswegen habe ich heute einen Pressebrunch gemacht in Berlin, um dann gleich wieder loszudüsen. Dass ich aber im Gegensatz noch von vor 2 Jahren, wo ich wirklich jeden Tag nur für Piraten gearbeitet habe, jetzt eben auch Geld verdienen muss und eben nicht mehr das so machen kann, dass ich 20 Stunden am Tag nur Piratenarbeit mache, sondern eben zum Beispiel auf Tournee gehen muss und deswegen proben muss, das lässt sich nicht ändern. Wenn dann mieses Wetter auf der Straße dazukommt, ich noch dazu meine Familie im Auto habe und keine riskanten Fahrmanöver machen möchte, dann bitte ich das doch als Entschuldigungsgrund genug zu nehmen, anstelle dann das als despektierlich zu empfinden, dass ich eben nicht rechtzeitig da sein konnte. Wir müssen nämlich auch mal alle langsam akzeptieren, die Selbstausbeutung bei uns Piraten, die muss sich auch so langsam mal in gewissen Kreisen, die muss sich einfangen, weil wir dadurch nämlich mehr und mehr Leute verlieren, weil wir einfach nicht laufend unter Hochdruck nur für Piraten arbeiten können. Wortmeldung. Ja, Christus, ganz kurz springe ich jetzt mal dazwischen, und ich möchte mir da Worte von Christus zu Herzen nehmen, nämlich ein bisschen das auch einfach mal vergessen. Und ich würde vorschlagen, wir vergessen jetzt mal, dass der Bruno ein bisschen später war. Danke. Genau, Bruno, jeder würdigt die Tätigkeit, die hier alle, die jetzt im Moment gerade auf dem Podium sitzen, wahrscheinlich bis auf mich heute, für die Piraten gemacht haben. Das ist gar keine Frage. Du hast aber einen Punkt genannt, der ist jetzt auch wieder darunter untergegangen. Wir schaffen es ja hervorragend, genau diese Diskussion, die eben gerade rausgebrochen ist. Und deswegen habe ich das jetzt auch einfach mal rausbrechen lassen, weil ich ganz, ganz tief glaube, dass wir das einfach auch mal austragen müssen. Und wir hier auf dem Podium sind sicherlich geeigneter, als das über diesen Vollständigen vollständig abstrakten Kanal von Beats irgendwie zu erledigen. Trotzdem frage ich mich, warum schaffen wir das so wahnsinnig gut, uns an Reizwörtern hochzuziehen und nicht mehr die sachliche Diskussion dahinter zu suchen. Auch jetzt war es so, du hast es schon ganz richtig gesagt, da kam ein Reizwort und dann sind wir sofort da rein eingestiegen, und zwar beide Seiten. Und der eigentliche Punkt, nämlich drüber nachzudenken, was passiert denn da gerade, kam erst sehr spät. Ist das ein Mechanismus, der uns auch in dieser Weise in den sozialen Medien da irgendwie nach unten zieht? Ich glaube, das ist genau der springende Punkt, dass wir anhand dessen immer wieder dann übereinander herfallen. Und das Tragische ist ja, wir sind die Partei, die immer von Teilhabe spricht und von Vielfalt spricht. Wir wollen sämtliche Bereiche der Gesellschaft zusammenfassen. Wir wollen die Vielfalt ermöglichen und bemerken sogar, dass wir in unserer Peergroup, wo wir doch so viele Gemeinsamkeiten haben, sogar bei uns schon gegenseitig immer wieder in die Falle tappen, dass wir gerade eben auf der digitalen Ebene den nonverbalen Kanal nicht wahrnehmen von Kommunikation, was natürlich auch nicht geht rein faktisch, aber dann auch zu wenig physisches Treffen haben, um eben dann Vertrauen aufzubauen, menschliches Vertrauen, was eben dann auch diesen nonverbalen fehlenden Kanal eben auch mal in der digitalen Kommunikation ja ersetzen kann. Darf ich dazu was sagen? Wenn die Lady nichts sagen möchte, ja. Ich würde gerne kurz was dazu sagen. Ich denke, dass in solchen Fällen es wichtig ist, erstmal innezuhalten, um Respekt zu bitten, wenn jemand ein Passwort nutzt, was man selber als Attacke empfindet. Unabhängig davon, was der andere gemeint hat. Sondern es geht ja gar nicht um die sachliche Sache, sondern da entsteht, kommt dieses Wort auf den Tisch und sofort fühlt sich jemand attackiert, schießt zurück. Da wird's dann auch gewalttätig sozusagen, ja. Und wenn es auch nur verbal ist, das reicht ja schon. Deswegen erstmal innehalten, um Respekt bitten, vielleicht auch ausdrücken. Das greift mich gerade an oder ich bin gerade sehr emotional. Und ja, dann zu versuchen, wenn es nicht geht, vielleicht das auch später zu vertagen. Das ist so ein Teil der gewaltfreien Kommunikation auch, der eben Sachlichkeit zurückbringt in eine Diskussion. Und genau das fehlt. Darf ich dann auch mal was bitte sagen dazu? Zwei Sätze? Ja, ich war vorher schon in der Wortmeldung. Naja, dann mach halt mehr als zwei Sätze. Bitte. Christoph und dann den CC. Also ich würde euch alle bitten, wir kennen uns ja alle lang genug und wir wissen, wie wir alle sind, wie der Bruno ist, Pim und so weiter und du auch. Mir ist es jetzt wichtig, dass wir fokussiert daran arbeiten, um da auch was daraus zu lernen. Wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, wie Bruno und ich vorhin uns unterhalten haben, wer was wo für einen Fehler gefahren hat, dann kommen wir hier nicht weiter. Also es ist, ich sehe es nicht als Gewalt an, wenn man emotional in der Diskussion ist. Ich bin nicht in eine Partei reingegangen, das ist jetzt kein persönlicher Angriff gegen dich, ich bin nicht in eine Partei reingegangen, damit ich in der Blumenlandschaft bin, sondern ich bin in eine Partei reingegangen, weil ich diskutieren will und auch emotional. Und wenn Bußwörter da sind, dass man sich dann auch emotional mal so richtig fetzt und nicht sorry Leute, wir sind, ich bin ja genau, wie der eine da schreibt, wir sind kein Flauschverein, wir sind eine Partei. Wenn wir erfolgreich sein wollen, Bruno, dann können wir nicht wie die Blumenkinder durch die Gegend gehen und Blumen um uns schmeißen. Ich bitte euch. Entschuldige. Also dass der Anlass dieser Konferenz war, dass wir in den letzten zwei Jahren uns genau mit diesen, was du gerade verteidigt hast, Christoph, zerfetzt haben. Wir haben uns gemindert in der aktiven Zahl, wir haben uns gemindert in der Mitgliedszahl, wir haben uns gemindert im politischen Einfluss und wir haben sehr damit zu tun, das jetzt auf eine neue Spur zu kriegen. Und ich glaube nicht, dass, also ich sehe den Vorteil nicht davon, sich mal so richtig verbal einen auf die Rübe zu hauen, weil das irgendwie okay ist, weil ich glaube, dass das genau zu dem führt, was wir jetzt schon erlebt haben. Ich möchte nach vorne schauen und ich möchte eben eine andere Art. Im Parlament ist es auch nicht möglich. Natürlich äußert man sich da, aber in einer gewissen Form von Respekt. Es gibt jederzeit den Parlamentspräsidenten, der sagt, ich bitte um Respekt, ja, oder die Glocke läutet. und da einfach unterbricht. Auf Twitter mache ich das zum Beispiel so, wenn ich sowas sehe, dass ich reingrätsche, vielleicht auch nicht immer so, wie ich es mir wünsche, wenn ich dann vielleicht auch emotional bin. Auch da lerne ich noch dazu und ist gewiss noch was zu verbessern. Aber ich denke, wir könnten uns auch gegenseitig auf uns aufpassen so ein bisschen und auf den Prozess aufpassen. Und ja, das ist jetzt ich mal das Glöckchen und jetzt darf der CC und dann der Bruno. Auch der Bruno hätte es auch ruhig. Passt schon. Nee. Das, was Christoph gerade angesprochen hat, ist genau das Problem. Es ist gut, dass du oder dass viele von uns, und da gehöre ich definitiv dazu, also ich bin, was das angeht, bleibe kein ruhiger Mensch. Es ist total gut, dass wir eine ganze Menge Leute haben, die sagen, ich gebe jetzt meinem Diskussionspartner mal richtig Feuer und eskaliere das Ganze hoch und fetz mich mit denen. Total super, brauchen wir. Brauchen wir aber nicht innerhalb der Partei. Und wenn wir es brauchen, haben wir halt falsch gemacht. Weil das ist etwas, das kann man dem politischen Gegner machen, das ist oder mit dem politischen Gegner machen. Das ist in einem guten Falle ist es Show, in einem schlechten Fall ist es eine Emotionalisierung und damit Entsachlichung einer Diskussion und ist selber wenig produktiv. Und klar, wir sind nicht in eine Partei gekommen, um in einem Blumenverein zu sein. Also einige von uns sind es bestimmt. Aber ich glaube, wir sind alle, und da möchte ich nochmal auf ein Statement von relativ weit vorher referenzieren, wir sind in eine Partei gekommen, damit wir irgendwann eines Morgens in der Blumenlandschaft aufwachen. Ich hätte jetzt auch ganz gern noch was dazu gesagt, weil Christos mich ja direkt angesprochen hatte und so ein bisschen durchklang, als würde ich mich gern auf der Blumenwiese bewegen, was ich in der Tat übrigens auch gerne tue, auch wenn da noch ein bisschen Gras dazwischen wächst, ist das schon in Ordnung. So eine Blumenwiese hat was für sich. Aber ganz ehrlich, ich bin, glaube ich, derjenige, der in der Beziehung nicht Blumenwiese schau dir an auf diversen Podien, Fernsehauftritten und Ähnliches, wo ich mich mit meinem politischen Gegner fetze und da dann wirklich bis aufs Blut, wo dann Leute eher sagen, boah, Bruno, nimm dich mal zurück, du machst den jetzt platt, das geht nicht. Aber der Punkt ist doch der, ich habe nicht von Blumenwiese gesprochen, ich habe von Dissonanzen gesprochen, auch von kognitiven Dissonanzen, die eben aufgrund fehlender Kommunikationskanäle entstehen. Und das ist wahrlich keine Blumenwiese. Das Problem ist natürlich nur, wenn man sich dann nur fetzt an Buzzwords, anstelle sich das komplette Argument anzuhören und eben vielleicht anzuerkennen, ja, da mag was dran sein, dass wir unterschiedliche Sprachen haben und deswegen manchmal nicht zueinander finden. Das ist doch von mir auch ein Kommunikationsangebot, wo ich sage, hier mache ich die Hände auf, schaut her, vielleicht fehlt uns manchmal die Kommunikation. Vielleicht müssen wir einfach, das war zum Beispiel auch ein Vorschlag zur Güte, uns öfter mal real face-to-face treffen, damit wir eben diese nonverbalen Kanäle mitbekommen, dass man dann eben die ein oder andere Sache, wo man normalerweise drauf anspringen würde, dann eben anders begreift. Ich habe genügend Leute, mit denen ich innerhalb der Partei durchaus unterschiedlichsten Flügeln angehöre. Also wenn ich mir zum Beispiel jetzt einen Zafod angucke, der doch ein sehr, sehr stramm liberaler, in meinen Augen eher konservativer Mensch ist, der mich immer als die linke Zecke bezeichnet und ich bezeichne ihn als den Neokon. Das können wir tun, weil wir uns einfach öfter auch im Echten treffen. Und dann haben wir eben diese Kanäle, wo wir uns einfach zeigen können, dass wir uns menschlich schätzen. Und dadurch funktioniert das auch. Wenn Zafod mich auf Twitter eine linke Zecke bezeichnet, dann finde ich das witzig, weil ich weiß, damit umzugehen. Wenn das zum Beispiel jetzt der Christos tut, dann würde ich das als einen Angriff empfinden, weil ich mit dem eben nicht so viel teile. Und das ist genau das, wo ich meine, wo wir lernen müssen zu differenzieren, zu sehen, mit welchen Menschen haben wir bereits soziale Kanäle, als das eben auch zwischen den Zeilen mal interpretiert werden kann. Und bei welchen Leuten muss ich es wirklich nur auf die einfachste Basis des Sinngehalts von einer Aussage reduzieren, die ich dann, wenn ich sie nicht in Twitter unterbringe, dann eben auch nicht in Twitter bringe. Nur, Bruno, ich stimme dir vollständig zu. Nur, wenn wir jetzt gerade unseren kleinen Dialog hernehmen, du auf meine Äußerung, dass zu spät kommen despektierlich ist, reagierst, was man durchaus als eine Rechtfertigung verstehen kann. dann kommt es eben nicht nur darauf an, wie unser persönliches Verhältnis zueinander ist, und da, und diese Äußerung wird sicherlich unser persönliches Verhältnis nicht verändern, sondern es kommt auch darauf an, wie das nach außen wirkt. Und dafür werbe ich. Also ich, man muss im politischen Diskurs wahrscheinlich einstellen, wenn jemand etwas sagt, was in die eine oder andere Richtung verstanden werden kann, dann muss man möglicherweise auch die Perspektive des anderen einstellen. Also um jetzt ganz konkret zu werden, wenn ich sage, ich empfinde es als despektierlich, dann ist die Veranlassung, dass du dich dafür rechtfertigst mit der Arbeit, die du tust und die du für die Piratenarbeit leistest und vor der ich großen Respekt habe, nicht als ein Angriff verstanden wird, du aber so reagierst, dass andere Leute den Eindruck haben, du reagierst jetzt auf einen Angriff, den ich auf dich gefahren habe, ohne zu sagen, das ist jetzt das persönliche Befinden von BIM, halte ich jetzt persönlich für falsch und ich reagiere aber jetzt darauf und nehme das auf, dann ist da insofern der Wurm drin. Ich mache das jetzt an diesem sehr konkreten Beispiel fest und ich bitte das jetzt auch nicht als einen Angriff zu verstehen. Ich arbeite täglich daran, ich mache da selbst auch meine Fehler. Man sollte möglicherweise vielleicht von einer Ich-Bezogenheit weggehen in der Außenwirkung, wohlgemerkt nicht in der Wirkung zwischen den Leuten selbst, sondern immer auch bedenken, wie wirkt das Ganze nach außen. Das Ganze hat ja noch einen anderen Aspekt. Wir diskutieren jetzt hier für die Piratenpartei. Wir diskutieren nicht über die Frage, ob du dich konkret jetzt in irgendeiner Richtung falsch oder richtig verhalten hast. Wir diskutieren übrigens auch nicht darüber, ob ich das jetzt zu Recht als richtig oder falsch empfinde, sondern wir diskutieren darüber, wie man diese unterschiedlichen Perspektiven unter einen Hut bringen kann und nicht zuletzt auch in der Außenwirkung so kommunizieren kann, dass es uns um dasselbe geht. Das kann ich vollkommen unterstreichen und das liegt jetzt aber vielleicht auch dran. Also der Witz ist ja, BIM und ich sind, denke ich, politisch sehr weit voneinander entfernt. Also ich würde einfach jetzt von mir aus sagen, dass der BIM konservativer ist als ich. BIM würde sagen, er ist liberal und würde sagen, naja, der Bruno ist ein bisschen links. Würde er vielleicht sagen, das ist jetzt eine Unterstellung. Aber jetzt nur mal als Beispiel eines politischen Koordinatensystems. Und trotzdem finden wir zwei miteinander eine Sprache, in der das Ganze eben nicht eskaliert. Das mag vielleicht daran liegen, dass wir vielleicht aus einem ähnlichen Sozialisationsumfeld kommen. Ich hoffe jetzt nicht, dass Bayern diese Sozialisation ist, wie auch immer. Aber hier funktioniert eben genau diese Form von Kommunikation. Ich fasse das jetzt nicht als verletzend oder sonst was auf, was du gesagt hast, sondern ich nehme das so zur Kenntnis und gebe dir auch partiell recht. Und da kann man dann eben auch weitergehen. Die Problematik ist nur, wenn man sich eben so einzelne Bereiche rauspickt und die dann plötzlich nutzt, um daraus einen neuen Schuh zu machen. Das finde ich mal ein bisschen problematisch, aber das ist ja jetzt auch gerade nicht geschehen. So, jetzt machen wir eine Wortmeldung vom Christos noch und dann würde ich gerne das Podium mal für 3 Minuten unterbrechen und dann kriegt jeder, der jetzt am Saalmikrofon steht, für 1 Minute das Wort und danach wird er abgedreht. Also nur bitte überlegt euch am Podium schon, was ihr mit dieser Minute anfangen möchtet. Ich habe hier eine große Uhr neben mir hängen. Christos. Also eine ganz wichtige Situation ist es für mich. Das macht mir Spaß, mit euch zu reden. Ich schätze euch alle, das hatte ich ja vorhin eingangs gesagt. Bei dir, Bruno, es ist einfach eine, du hast recht, es ist eine absolute verschiedene Sichtweise, wie man verschiedene Sachen sieht. Ich schätze deine Arbeit in Berlin und finde es toll, wie du es machst. In dem Moment, wie wenn man jetzt einfach sieht, ich fühle mich einfach angegriffen von einer Person, die mich eine halbe Stunde warten lässt. Das ist für mich ein persönlicher Angriff. Ich weiß, du verstehst das nicht, du kommst gerne mal ab und zu mal zu spät. Das ist auch okay, das ist wahrscheinlich deine künstlerische Freiheit oder so. Ich kann das halt nicht, ich mag das nicht. Ich habe im Internat, wo ich war, gelernt, dass man pünktlich sein muss. Also das war für mich halt so ein Grundtenor im Leben. Und das versuche ich halt auch immer einzusetzen. Und ich würde dich übrigens auf Twitter nie und nimmer linke Zecke nennen. Weiß ich nicht, das ist respektlos. Ich mag dich. Du bist eine geile Socke. Du bist ein bunter Vogel. Den brauchen wir einfach. Und würde ich nie machen. Ich würde dich nie angreifen wollen, weil wir machen alle viel. Und ich würde mir wünschen, dass wir wirklich in Fokus daran setzen, wie wir den Respekt, den wir ja wirklich voneinander haben, weiterverfolgen und den auch umsetzen und dann als Beispiel vorangehen. Danke, Christos. Wir sollten versuchen, uns etwas von der Verspätung von Bruno zu lösen und das nicht nochmal zu thematisieren. Ich glaube aber, es ist klar geworden, was die Aussagen sind, und ich finde es eigentlich toll, dass ihr über sowas reden könnt, ohne euch. Ja, nee, also finde ich super. Also jetzt eine Minute für jeden am Podium. In welcher Reihenfolge das macht, ist mir egal. Ich fange von oben an. Bastian. Ach, jetzt ich hier. Es ist natürlich sehr viel gesagt worden. Da fällt es natürlich auch sehr schwer, das zusammenzufassen, aber ich versuche es dann trotzdem. Wir sollen Diskurs führen. Ja, hätten wir machen sollen. Wir haben die Möglichkeit, Notwendigkeit des Diskurses komplett ignoriert. Dadurch haben wir sehr viele Fronten aufgebaut, die wir hätten frühzeitig in den Griff kriegen müssen. Dann geht es darum, was tun wir denn mit Leuten, die mal hier irgendwie einen Shitstorm unterlegen? Das ist die fehlende Solidarität mit Leuten, die persönlich angegriffen werden. Ist egal jetzt von welcher Seite her. Es geht hier um Schaulustigkeit. Also es finden Leute, ergötzen sich daran, dass Leute niedergemacht werden, anstatt ihnen zu helfen. Dann war ein Thema, wir sollten Meinungen ausgrenzen. Nee, ist halt völliger Blödsinn. Wir sollten Verhalten ausgrenzen. Verhalten, was asozial ist, das sollten wir nachhaltig ausgrenzen. Meinungen müssen wir natürlich zulassen, auch diskutieren. Und dann haben wir noch das Thema Wertegerüst. Was ist denn unser Wertegerüst? Das hätte ich auch gerne mal definiert. Vielleicht gelingt uns das heute, diesem Wertegerüst sich etwas zu nähern. Ich hoffe, ich habe meine 60 Sekunden geschafft. Nee, hast du nicht, aber du hast die schnellste Sprichweise jemals gemacht. Cola, eine Minute. Ah, hört, Erdall, 60 Sekunden. Bim, nicht umsonst. Das ist notwendig, damit wir uns entwickeln. CC, du hast die erste Sicherheitskonferenz nicht mitbekommen. Du hast das vernachlässigt, da gab es Ergebnisse. Allerdings hat das die ganze Bundespartei nicht mitbekommen. Die haben nicht gemerkt, dass es die zweite Sicherheitskonferenz war. Leni, du entwickelst dich super. Ich nehme jetzt Leni mit Absicht, damit das alle lesen können. Ich habe langsam Angst, dass ich da nicht mehr mitkomme. Bruno, Zustimmung. Christos, ich warte schon einen Monat. 28 Sekunden. Vielen Dank für diesen wertvollen Beitrag, Wigbold. Also ich denke, dass wir das jetzt hier erlebt haben. Wir haben jetzt hier ungefähr eine gefühlte Stunde geschwafelt. Wir waren vorhin mal bei dem Thema Ausgrenzung, wollten das bearbeiten, haben jetzt eine Stunde über Befindlichkeiten letztendlich geschwafelt, über das Verhalten der anderen zueinander. Ja, das ist immer eine sehr leichte Methode, sage ich mal, sich zu positionieren, den verbalen Raum, also den Sprachraum zu füllen und sich bei seiner Peer Group, sage ich mal, Rückhalt und Werbung zu verschaffen letztendlich. Ja, das haben wir ja auch erlebt. Ich denke, dass der Sprachführer letztendlich, dass sie ihre Mehrheiten bilden wollen und das auch als Werbung nutzen, letztendlich genau dazu führt, diese Kontroversen zu schüren, ja, weil sie dann, ohne sich auf Themen zu beziehen, letztendlich einfach losschwafeln können, weil sie es sonst gar nicht schaffen, ja, inhaltlich, ja. So, okay, da gehe ich später drauf ein, aber es gibt nun mal grundlegende Annahmen, die nicht vereinbar sind, und das führt zu Dissens und Opposition. Und wie Dissens und Opposition geführt wird, darüber kann man dann auch streiten. Genau, über Ausgrenzung. Dankeschön. Genau, was haben wir da gerade gehört? Verhalten ausgrenzen. Ich mal wieder ans Podium zurück. Genau, Leni. Ich ergreife mal ganz kurz. Jetzt war Lady und dann CC bitte. Genau, das ist eine der Grundideen bei der Gründung der Eberhard Zastrau gewesen. Genau dieses Verhalten, was destruktiv ist, was vielleicht sogar sachliche Inhalte transportieren soll, die gar nicht mal schlecht sind, die aber auf eine Weise transportiert werden, die eben destruktiv ist, verletzend und dann eben dadurch auch unsachlich wird. Deswegen haben wir uns diesen Kodex gegeben, auf dem wir ja aufbauen. Also das ist, wer dem Kodex zustimmen kann, kann auch in dieser Crew mitmachen, egal welche Ansichten er zu bestimmten Themen hat oder welche Themen er hineinbringen oder sie hineinbringen möchte. Und wir haben zudem eben auch gefragt, ja, Kodex schön und gut, aber was passiert, wenn Menschen sich daran nicht halten? Wenn, ja, wie gehen wir mit sogenannten Trollen oder solchen Angriffen um, und haben deswegen dieses Fußballsystem sozusagen übernommen mit gelber Karte, roter Karte. Das heißt, wenn jemand, was bisher noch nicht vorgekommen ist, aber wenn jemand sich grenzwertig verhält, würde er die gelbe Karte bekommen, und beim nächsten Mal gibt's die rote. Ganz einfach, ohne lange Diskussion, ohne Streit. Das bricht dann erstmal ab, und wenn das wiederholt auftritt, ja, dann gibt es eben Konsequenzen, weil wir uns den politischen Diskurs nicht durch mangelnde Kommunikation, durch mangelhafte destruktive Kommunikation kaputt machen wollen. Wir sind eine Partei, wir sind alles Menschen, die politisch arbeiten wollen, die politische Ziele erreichen wollen, und wir erreichen die nur, wenn wir in einer gewissen Form auch in der Lage sind, das zusammen zu bearbeiten, bei allen Meinungsunterschieden. Okay, das, was Bastian gesagt hatte, war ja, glaube ich, eine Replik auf mich. Wenn nicht, verstehe ich sie einfach mal als Replik auf mich. Du hast natürlich recht, oder er hat natürlich recht, je nachdem, wie wir jetzt dieses Gespräch weiterführen, dass wir ein Problem vorwiegend mit Verhaltensweisen haben. Ich habe das als Meinung dargestellt, aber wenn ich mir meine Notizen angucke und wenn ich reflektiere, was ich da gesagt habe, war auch Verhalten gemeint. Danke für die Konkretisierung. Das bringt, glaube ich, auch weiter. Denn unter der Prämisse, dass, und da greife ich jetzt auf was, glaube ich, Leni gesagt hat, dass beispielsweise Faschismus oder Nazi keine Meinung ist, dann haben wir kein Problem mit Meinungen, die wir ausgrenzen müssen, dann haben wir ein Problem mit Verhaltensweisen. Die Verhaltensweisen, die wir beobachten, ist aber auch, und darauf wurde jetzt im Podium ganz oft rekurriert, dass wir uns im Internet teilweise so verhalten, wie wir uns real verhalten würden. Wenn jetzt Bruno sagt, ja, wenn mir Person X oder Person Y auf Twitter sagt, ich bin eine linke Zecke, dann weiß ich, wie ich damit umzugehen habe. Oder wenn sich zwei, drei Diskutanten auf dem Podium gegenseitig bestätigen, dass sie gut miteinander können, dann ist das sehr schön. Das trifft aber halt nur auf sie zu oder nur auf einen kleinen Teil zu, beziehungsweise andersrum gedacht, der Schluss, dass ich mich deshalb mit allen in dieser Partei so gut verstehe, dass ich mir solche Späße oder solche nicht eindeutigen Kommunikations- oder für den Empfänger nicht eindeutigen Botschaften bedienen kann, das ist ein unzulässiger Schluss, das ist ein Fehlschluss. Das können wir nicht bringen. Eben weil wir den Gegenüber nicht vor Augen haben, halte ich es für wichtig, sich in der Kommunikation mit jemand anderem auch mal zurückzunehmen. Das ist unglaublich schwer. Und ich mache das, also ich für mich persönlich mache das im Mumble schon seit längerem nicht mehr, weil ich dafür zu frustriert bin und keine Lust habe, diesen Aufwand zu machen. Weil das ist anstrengend. Es ist anstrengend, sich zurückzuhalten, sich selber von der emotionalen Ebene auf die sachliche Ebene zurückzukochen, die das Gegenüber gar nicht verlassen hat in seinen Augen. Wogegen ich mich jetzt von ihm oder von ihr angegriffen fühle, auf eine unbedachte Äußerung oder auf eine sehr bedachte Äußerung, die ich nur in den falschen Hals bekommen habe. Und das sind die Probleme, dass wir einerseits Inhalte haben, die nicht hinreichend klar sind oder an die sich nicht hinreichend gehalten wird, und auf der anderen Seite das Problem, dass diese Inhalte fehlerhaft kommuniziert oder fehlerhaft transportiert werden vor allem, und dass wir zum dritten Punkt, wenn diese Inhalte dann da sind, und da sind wir, glaube ich, bei dieser Misstrauenskultur, die wir in der Piratenpartei haben. Das hatte Christos ganz am Anfang mit Neidfaktor angesprochen, glaube ich, dass wir da so eine Misstrauenskultur haben in meinen Augen, die uns annehmen lässt, das Gegenüber meint das Allerschlimmste und ist deswegen ein Nazi, ein Linksextremist, ein Vollidiot oder sonst irgendwas ganz Schlimmes, Böses. Und das ist ein Problem. Wenn ich vielleicht nochmal auf das von Christiane eingehen darf, die Zielsetzung der Eberhard-Sastra-Crew, wenn man euren Kodex durchliest, die ist ja, abgesehen von einer politischen Einschränkung, praktisch identisch mit der des Frankfurter Kollegium. Was die Kommunikation anbetrifft und auch das Menschenbild, ich nehme jetzt wohlgemerkt eine sozialliberale Richtung ausdrücklich aus. Der entscheidende Punkt ist die Trennung, das hat Cece jetzt auch gerade gesagt, die Trennung zwischen unterschiedlichen Sachpositionen und der Art und Weise, wie man damit umgeht. Wir hatten innerhalb des Frankfurter Kollegiums, das war übrigens einer der Gründe, warum das auch geschlossen gemacht wurde bei den Diskussionen, durchaus Situationen, wo wir sehr heftige Kontroversen hatten in sachpolitischer Hinsicht und auch die Kommunikation zu eskalieren drohte. Es ist bisher noch niemals passiert, dass innerhalb des Frankfurter Kollegiums die Kommunikation tatsächlich eskaliert ist. Durchaus auch, weil Leute innerhalb des Kollegiums auf der Mailingliste reingegrätscht haben und gesagt haben, hör jetzt auf. Wäre jetzt die entsprechende Mailingliste offen gewesen, und zwar auch nur lesbar, weil über Twitter ist natürlich auch die Möglichkeit zu kommunizieren, dann möchte ich nicht ausschließen, dass das nicht gelungen wäre. Das heißt, bezogen auf die Gesamtpartei, der entscheidende Ansatzpunkt ist, zu fragen, wie können wir verhindern, dass eine Kommunikation, die bereits fehlerhaft ist, nicht weiter eskaliert. Und insofern finde ich den Ansatz, den die Eberhard Sassrau-Kruder hat, absolut zielführend. Und ich habe jetzt auch einige Beiträge hier gelesen, dass das nur allgemeines Blabla ist. Das mag man so sehen. Ich kenne Wigbold. Wigbold ist ein extremer Kopfmensch. Der hat damit grundsätzlich kein Problem. Nur das Problem an der Sache ist, dass eben nicht alle Leute so ticken wie Wigbold. Das ist jetzt kein persönlicher Angriff gegen dich, sondern es geht darum, dass man sich selbst vielleicht auch zurücknehmen muss und immer fragen sollte, wie ist denn eigentlich die Perspektive des anderen, bevor man da überhaupt darauf reagiert. Und insofern halte ich solche Qualifikationen, dass so eine Diskussion nichts bringt und dass es nur allgemeines Blabla ist, die ist bereits ein Fehler, weil man eben nicht bereit ist anzuerkennen, dass andere Menschen andere Perspektiven haben, und da sind wir noch gar nicht bei Positionen, die den eigenen Perspektiven fremd sind und man eben dann selbst aus eigener Perspektive ausgleichen muss, was der andere aus eigener Sicht falsch macht. Ich grätsch da mal gerade eben rein, weil ich einen Punkt aufgreifen möchte, den Lenny und Bim eben genannt haben. Ihr habt beide ein bisschen Werbung für eure jeweilige Gruppe gemacht. Ich verstehe das aber vor allem als die Darstellung dessen, dass ihr da jeweils eine Gruppe gegründet habt, um genau diesem Problem Abhilfe zu schaffen, zu entgehen. Und ihr habt dort ein Reglement und sorgt dafür, dass dieses Reglement auch eingehalten wird mit einer Sanktionsmöglichkeit, die tatsächlich wahrscheinlich bei beiden von euch noch nicht gezogen hat und wahrscheinlich auch in der Zukunft nicht ziehen wird. Jetzt sind wir aber in der Piratenpartei in einer etwas anderen Situation. Erstens mal haben wir uns diese Regeln nicht vorher gegeben. Zweitens wird da sehr, sehr viel außerhalb der Medien der Gruppe kommuniziert, nämlich über dieses merkwürdige Ding mit diesen 140 Zeichen. Und drittens gäbe es auch noch das Parteiengesetz, was uns an den Sanktionen, die formal getroffen werden, große Schranken auferlegt. Könntet ihr euch vorstellen, oder frage ich auch alle auf dem Podium, dass wir ein ähnliches Regelwerk zum respektvollen Umgang miteinander gesamtparteilich installieren können und es ohne formale Sanktionsmöglichkeit sozial durchsetzen? Christiane, mach du als Erste. Schwierige Frage. Einfach macht es das natürlich, wenn sich eine Gruppe zusammenfindet, die alle das gleiche Bedürfnis haben nach dieser Form von Umgang. Das ist in der Partei sicher, aus welchen Gründen auch immer, bei den Menschen unterschiedlich. Also allein, wenn ich Christophs Beispiel nehme, der sagt, ja, das ist mir sonst zu Hippie oder Blume, und ich meine das ja nicht böse, ich bin eben emotional und ich möchte das auch in der Diskussion sein, dann ist es schwierig, so wie Monopol, wie du eben gesagt hast, das im Nachhinein einzuführen. Man kann aber vielleicht für einzelne Diskussionszusammenhänge sich wieder vorab ein Agreement finden, unter dem dann alle Teilnehmenden sich einfinden und dann in diesem Zusammenhang in der Form diskutieren, eben auch mit möglichen bestimmten Sanktionsmöglichkeiten. Die können ja auch soft sein. Denn was ich so interessant finde, ist, dass bei uns das eben auch gar nicht vorkommt. Wir müssen, ne, oder auch was Bim gesagt hat, ich denke, es ist dieses Agreement vorher, diese Vereinbarung, die alle treffen und sich damit einverstanden erklären, unter dieser Voraussetzung an dieser Diskussion, an dieser Konferenz, an was auch immer teilzunehmen. Und dann gibt es eben auch die ganz einfache Möglichkeit, daran zu erinnern, wenn das mal vergessen wird. Ja, wenn ich hier ergänzen kann, du hast recht, aber um deine Frage, Monopol, konkret zu beantworten, aus meiner Sicht sind Sanktionen unvermeidlich. Ich rede jetzt nicht von der Rechtslage. Da, was man jetzt kann oder nicht nach der Satzung, das wäre gegebenenfalls anzupassen, sondern wir reden ja davon, was wünschenswert wäre, damit wir in der Partei konstruktiv politisch miteinander arbeiten. Ich habe es vorhin niedrigschwellig genannt. Wenn man niedrigschwellig bei Kommunikationsverstößen miteinander redet, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich eskaliert und dass man überhaupt dann über Sanktionen nachdenken muss, ist dann deutlich verringert. Manche Menschen können oder aus welchen Gründen auch immer wollen sich darauf dann nicht einlassen. Da wird es dann unvermeidlich sein. Da sind wir dann uns letztlich auch einig. Nur der entscheidende Punkt ist, dass man von Anfang an das Bewusstsein hat, warum wir in dieser Partei sind. Und da habe ich sehr häufig den Eindruck, dass manche Menschen zwar, wenn man sie fragt, weswegen bist du in der Piratenpartei, was möchtest du denn bewegen, dass dann Äußerungen kommen, die man absolut unterschreiben kann. Nur in einer konkreten Situation verhalten sich diese Menschen anders. Und da ist im Grunde genommen jeder dann aufgerufen, auf den anderen zunächst mal einzuwirken und sich zu bemühen, das zu verhindern, dass es wirklich zu einer Eskalation kommt. Im Übrigen halte ich relativ wenig davon, Kommunikationsregeln höchst detailliert aufzustellen, weil es hört irgendwann auf, dass man Dinge konkret definieren kann. Um ein Beispiel aus dem verfassungsrechtlichen Bereich zu nehmen, wenn wir den Begriff von Ehe und Familie nehmen und sehen, wie das Bundesverfassungsgericht es dann weiterentwickelt hat, gerade im Hinblick auf gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften, da sieht man, wir haben eine geschriebene Norm, die grundsätzlich den Konsens hat, dass Ehe und Familie unter dem besonderen Schutz des Grundgesetzes stehen. Das werden 95% der Bevölkerung, wahrscheinlich mehr, unterschreiben. Nur was unter Ehe und Familie zu verstehen ist, das ist natürlich das Problem. Demzufolge muss man, wenn man darüber diskutiert, zurückgehen auf die Frage, was ist wirklich unser Konsens? Gerade bei der Kommunikation würde ich persönlich immer sagen, was sind allgemeine Kommunikationsformen? Für mich gehört zu den allgemeinen Kommunikationsformen auf Mailinglisten beispielsweise. Ein Thread wird nicht gekapert. Wenn in der Betreffzeile ein Thema X steht, dann sollte man nicht sich zu dem Thema Y äußern. Und wer sich daran nicht hält, der sollte darauf hingewiesen werden. Und wenn er sich mehrfach nicht daran hält, dann muss notfalls mit Sanktionen darauf reagiert werden. Es sind, wie gesagt, ganz einfache Regeln, die man auch durchaus abstrakt definieren kann. Und dann, denke ich, würden wir 80-90% unserer Probleme lösen. Und bei dem Rest, so leid es mir tut, muss man dann auch mit Sanktionen reagieren. Okay, Stille ist blöd. Ich glaube, dass die Frage nach formellen oder informellen Maßnahmen oder Mechanismen ein ganz großer Streitpunkt im Moment sind. Und da muss ich nicht anfangen mit delegierten Systemen oder so. Und ich fürchte, dass wir da uns irgendwo auf der Skala zwischen transparent und kontrolliert bewegen. Aber das führt, glaube ich, jetzt ein bisschen zu weit. Was mein Punkt, was meine Erfahrung ist, ich weiß nicht, ob der BIM mir das bestätigen kann als Schiedsrichterkollege, wir haben Möglichkeiten, auch formell Sanktionen. Ich habe jetzt noch kein Parteiausschlussverfahren, Klammer auf, zum Glück, Klammer zu, leiten müssen oder betreuen müssen oder verhandeln müssen. Aber alles unterhalb, da sind die Hürden formeller Natur in der Regel selbst auferlegt. Und ich glaube, ein ganz großes Problem ist, dass wir nicht drüber reden, wenn wir jemanden zur Rechenschaft ziehen oder wenn wir jemanden im Rahmen einer formellen Ordnungsmaßnahme sagen, dass sein Verhalten nicht angemessen ist, weil wir das dann in der Regel unter Verschluss halten, wofür es sehr, sehr gute Gründe gibt, was aber natürlich auch den Nachteil hat, dass die abschreckende Wirkung oder die Signalwirkung bei sowas einfach in der Regel ausfällt und es deshalb nur ein Mitglied mit dieser missbilligten Verhaltensweise trifft und die anderen es einfach nicht mitbekommen. Ich habe eine Wortmeldung. Der Sven möchte uns gerne eine kurze Antwort auf eine Frage geben. Sven, sprich zu uns. Wirf einen Gedanken aufs Podium. Ich jetzt? Ja. Ah, super. Du hast ja gefragt, ob es da irgendwie Möglichkeiten gibt, ein Reglement. Also erstmal muss man ja sagen, Wir können versuchen zu regulieren, was es gibt. Es gibt immer Menschen, die ein bisschen emotionaler sind. Und eigentlich ist es auch gut so. Für eines ein Thema sehr emotional. Wie viel Sprechtaste konstant drücken? Könnte auch der Empfang sein. Wir haben eigentlich, jeder von uns kennt vielleicht den Piratenkodex. Da steht eigentlich alles drin. Aber da steht auch drin, dass man Zivilcourage quasi zeigen soll. Und wenn eine Diskussion ausufert oder einer attackiert auf unter der Gürtellinie, da müssen andere auch was sagen. Nur durch das, glaube ich, können wir gemeinsam wirklich dafür sorgen, dass es besser wird. Weil einer, der attackiert, das immer machen kann und keiner was sagt, wird auch nie sich vielleicht mal Gedanken machen oder hat die Schnauze voll. Ist das die einzige Möglichkeit oder die beste, um das vielleicht in den Griff zu kriegen? Aber da müssen alle mitmachen. Die ein bisschen nachdenken, wenn sie kommunizieren. Das tun aber zu wenige hier. Was das Thema Nachdenken anbetrifft, ich möchte, nachdem das jetzt auch kritisiert wurde im Chat, vielleicht mal an diejenigen das Wort richten, die sich hier äußern. Wenn sich jetzt hier Leute beschweren, dass sie nicht zu Wort kommen und dass der Diskurs vollkommen sinnlos ist und dergleichen, gibt es zwei Punkte. Zum einen, das heutige Gespräch war so konzipiert, dass wir eine Podiumsdiskussion haben, wo die Teilnehmer auf dem Podium miteinander diskutieren, sodass also grundsätzlich eine Teilnahme aus dem Saal nicht vorgesehen war. Der zweite Punkt ist so allgemeine Äußerungen, dass das alles überhaupt nichts bringt. Beides passt sehr gut zum heutigen Thema, weil initiiert hat diese Veranstaltung die Eberhard Zastrau Crew, sodass für mich, als ich dann da eingeladen wurde, es außerhalb jeder Diskussion stand, meine Meinung zu äußern, ob jetzt Beiträge aus dem Podium, aus dem Publikum oder sonstiges von mir auch noch kommentiert werden dürften. Das bedeutet, man sollte, wenn man sich an bestimmten Gruppen beteiligt, die etwas anbieten, die sich Arbeit gemacht haben, die sich Gedanken gemacht haben und die etwas weiterbringen wollen, sollte man einfach respektieren und sagen, das ist jetzt so. Und ich glaube, es geht sehr viel Energie verloren, dass wir nicht die Fähigkeit entwickelt haben, das einfach auch mal zu akzeptieren. Die Alternative liegt aus meiner Sicht nicht in der Frage, ich diskutiere mit denen und ändere es in meinem Sinne, sondern in solchen Gruppen ist die Frage, beteilige ich mich daran, weil ich das akzeptieren kann, oder beteilige ich mich nicht daran, weil ich es nicht akzeptieren kann? Dann ist es für alle Beteiligten zielführend. Desgleichen, natürlich ist ein Chat sehr kurz, aber ich muss ehrlich sagen, solche unqualifizierten Äußerungen, die sind nicht zielführend. Ich reg mich mittlerweile nicht mehr drüber auf, aber ich appelliere an alle diejenigen, die so etwas einfach von sich geben, ob das vielleicht lediglich eine Äußerung persönlicher Befindlichkeiten ist und des Weiteren auch drüber nachzudenken, tue ich das jetzt deswegen, weil ich einfach gerade Lust drauf habe, ohne darüber nachzudenken, wo ich mich gerade befinde und was wir alle wollen. Einfach mal als Gedanken in die Runde geworfen, wobei, nee, Christoph. Ja, es ging mir einfach nur darum, erstmal gibt es diesen Kodex im Wiki, dass wir da was machen können. Und zum anderen, ich weiß nicht, ich noch mehr Regeln, noch mehr Normen. Das ist auch einer der Gründe, wo ich mir, also ich kämpfe für die Freiheit im Netz, aber gleichzeitig will ich in meinen RL noch mehr Regeln aufstellen. Also ich das ist irgendwie, das hört sich so dogmatisch wieder an und das weiß ich nicht, gefällt mir persönlich nicht so ganz. Hätte so ein Kodex, also ich frage mal ganz blöd, haben wir jemals darüber abgestimmt? Haben wir uns als Partei eigentlich, vielleicht wie ich gerade in Urlaub war oder so, überhaupt mal Regeln für die Kommunikation miteinander gegeben? Brauchen wir das? Gibt es nicht eigentlich einen Common Sense darüber, wie man miteinander kommuniziert und wie man das besser nicht macht? Und sehen wir nicht vor allem, welche Dinge dann destruktiv wirken und welche unsere Diskussion beschädigen? Und müsste man nicht eigentlich durch eigenes Nachdenken dann schon finden, hupsala, das war's wohl nicht? Naja, das ist ja genau das Thema, was wir Piraten hier haben. Aus meiner Sicht ist die Sache wirklich relativ simpel. Piraten neigen dazu, immer alles auf eine relativ verkopfte Ebene zu heben. Und was die Kommunikation angeht, ist es aus meiner Sicht komplett ausreichend zu sagen, wir halten allgemeine Kommunikationsregeln ein. Genauso wie hier auf dem Podium. Vorhin ist die Sache ein bisschen eskaliert, allerdings nicht komplett aus dem Ruder gelaufen, weil wir alle uns dann wieder eingekriegt haben. Dann ist es ja okay, Das hat zwar ein bisschen Zeit gekostet, aber wir haben uns wieder eingekriegt. So etwas, so eine Entwicklung, die kann man nicht in konkrete Regeln fassen. Da stimme ich Christos ausdrücklich zu. Da kommt es auf das gemeinsame Bewusstsein an. Und wer das nicht teilt, mit dem muss man eben reden, dass er sich ebenfalls in dieser Richtung bemüht. Und wenn er das nicht tut, dann hat Christiane zu dem Thema auch schon was gesagt. Das war übrigens der Grund, warum ich die Diskussion vorhin diese zeitraubende Schleife habe nehmen lassen, weil ihr es nämlich gezeigt habt, dass ihr es auch könnt. Und ich glaube, dass zutiefst, das kann im Prinzip jeder, aber dazu ist es erforderlich, dass man sich in eine persönliche Situation hineinbegibt, und ihr seid hier in einer persönlichen Situation, auch wenn es nur über Voice ist, in Anführungszeichen, und eben nicht auf Twitter in aller Öffentlichkeit, wo eben die Eingriffe von anderen da doch relativ beschränkt sind über den Chat, der ja doch jetzt nicht wirklich an dieser Diskussion teilnimmt. Kriegen wir das wie schaffen wir es im Real Life, also in unserem Real Life, das mit Twitter, so etwas doch stattfinden zu lassen? Genau das, was Tom Jung übrigens gerade in den Chat gepostet hat. Wir haben ja hier sozusagen unseren geschützten Raum, und da draußen ist der eben nicht. Da sagte gerade jemand im Chat, dass der Monopol sich da irrt. Ich würde gerne die Begründung am Mikrofon hören. Lassen wir einen Wortbeitrag am Mikrofon zu. Ja, right of Tali. Bisschen lauter, bitte. Oh, dann versuche ich ein bisschen zu rufen, ein bisschen spät hier. Schlussendlich ist es immer der Irrglaube, dass die Menschen alle gut sind und dass alles sich in die Richtung entwickelt. Und wenn man sich nur tief genug in die Augen schaut, dass sich alles in Friede vor der Alkohol auflösen wird. Und das wage ich halt zu bezweifeln. Darf ich da was sagen? Du bist herzlich eingeladen. Dankeschön. Ich stimme vollkommen zu. Die Partei mag sich emotional verstehen als eine ursprüngliche Bewegung, die eine gemeinsame Sorge getrieben hat um den schleichenden Abbau unserer Bürgerrechte, was sich sehr, sehr stark konkretisiert hat durch die Überwachung durch die NSA. Aber wir sind eine politische Partei. Und so hart wie es klingt, wir sind nicht hier zusammen, um uns alle lieb zu haben, sondern wir sind hier zusammen, weil wir gemeinsame politische Ziele verfolgen. Wenn sich in dieser Partei Freundschaften bilden, ist das gut. Wenn allerdings in dieser Partei jemand ist, den ich persönlich nicht übermäßig mag oder vielleicht sogar nicht ausstehen kann, der aber mit mir dieselben politischen Ziele verfolgt, oder man könnte es auch auf der Ebene von Staaten mit außenpolitischen oder mit politischen Interessen bezeichnen. Wenn wir dieselben Interessen haben, dann sollten wir miteinander kooperieren. Das klingt jetzt vielleicht sehr nüchtern. Uns verbindet aber trotzdem noch etwas. Wir brennen dafür, dass Bürgerrechte eingeschränkt werden, dass einige Dinge schieflaufen. Das verbindet uns. Das erfordert allerdings nicht, wenn wir gemeinsam dagegen kämpfen, dass wir uns alle miteinander lieb haben. Insofern bitte ich, das nicht falsch zu verstehen. Für mich ist das Bemühen darum, gemeinsam vernünftig zu kommunizieren, nicht der Intention geschuldet, dass wir uns jetzt alle an der Hand nehmen, eine Tasse Kiwi-Tee trinken und ein Räucherstäbchen anzünden, sondern darum, dass wir Instrumente entwickeln, dass wir unsere unterschiedlichen politischen Auffassungen so kanalisieren, dass wir sie nach außen tragen können, um etwas verändern zu können. Das ist unser gemeinsamer kleinster Nenner. Und bei dem sind wir im Moment noch nicht angelangt. Insofern hast du völlig recht. Es kommt nicht darauf an. Nur das Problem ist, es gibt sehr viele Menschen, die verwechseln diese zwei Aspekte. Die sagen, den mag ich nicht und deswegen ist der doof und deswegen muss ich den auch politisch bekämpfen. Und das ist eben dieser grundlegende Fehler. Ich möchte dem mal ganz, ganz scharf entgegentreten. Erstens, dieser utilitaristische Ansatz, Staaten haben keine Freunde, Staaten haben Interessen, ja, ist richtig. Wir haben aber auch eine Meinung in dieser Partei, dass das vielleicht nicht ganz richtig ist. Nur weil es gibt viele in dieser Partei, die sagen, nur weil wir gemeinsame Interessen mit den USA haben oder mit China, müssen wir nicht unbedingt mit denen gemeinsame Sachen machen, weil wir haben auch sehr widerstreitende Interessen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass ich den Eindruck habe, dass viele in dieser Partei mit den Leuten, mit denen sie zusammenarbeiten, zumindest ein Arbeitsverhältnis haben wollen, dass man sich grundlegend miteinander befassen kann. Ich muss nicht mit jedem in dieser Partei Freund werden, das wird auch nicht funktionieren. Das liegt dann an denen, die in dieser Partei sind und an mir. In welcher Skalierung kann sich jetzt jeder aussuchen. Aber wenn ich, ich habe den Eindruck, dass zu den vielen Dingen, die die Piratenpartei mal in der Politik grundlegend umkrempeln wollte, auch dieses berühmte Feind, Erzfeind, Todfeind, Parteifreund-Schema war. Und da so eine Ansicht von wegen, ich muss die Leute nicht mögen und ich habe ja nur gemeinsame Ziele und auf die reduziere ich das, das greift, glaube ich, ein bisschen zu kurz, eben weil wir mit vielen Ansätzen, die wir haben, eine Linie verfolgen, die auf ein viel sozialeres Miteinander abzielt. Und ich habe meine erheblichen Zweifel daran, dass eine, die Herstellung von untereinander sozialeren Verhältnissen darüber erwirkt werden kann, unsoziales Verhalten zu tolerieren. Also wenn ich darauf unmittelbar erwidern darf, ich denke nicht, dass es zu kurz greift. Und zwar deswegen nicht. Ich stimme dir zu, dass wir gerade im Bereich der sozialen Themen oder unserer gesellschaftspolitischen Auffassung sagen, wir sind eine Gesellschaft, da kann es keine unterschiedlichen Klassen geben. Gruppen mag es geben, aber es darf keine unterschiedlichen Klassen geben. Dieses Bild, man könnte es auch Menschenbild nennen, so wie es im Frankfurter Kollegium der Fall ist, dieses Bild beschränkt sich eben nicht auf die Partei. Das bedeutet grundsätzlich, und da denke ich, sind sich alle Piraten einig, ist man gegenüber jedem Menschen zunächst mal sehr wohlwollend eingestellt. Innerhalb und außerhalb der Partei. Das macht keinerlei Unterschied. Das heißt, diese grundsätzliche Einstellung, was ist mein Gegenüber? Wie gehe ich mit ihm um? Wie diskutiere ich mit ihm Meinungsverschiedenheiten? Beschränkt sich nicht auf diese Partei. Gleichzeitig ist das als Abgrenzungskriterium, mit wem bin ich befreundet und mit wem nicht, natürlich untauglich. Weil dass ich die Menschen grundsätzlich positiv sehe, bedeutet nicht, dass ich mit jedem Menschen gut Freund bin. Wenn ich jetzt allerdings innerhalb der Partei mir das anschaue, dann brauche ich eine andere Abgrenzung. Da geht es um die Frage, was für gemeinsame Ziele verfolge ich. Da geht es nicht nur um das Menschenbild, sondern da geht es darum, was für gemeinsame sachpolitischen Ziele verfolge ich, das ist unsere Gemeinsamkeit. Und da würde ich durchaus auf die Kernthemen der Piraten abstellen, das verbindet uns. Davon völlig unabhängig ist die Frage, was wiederum bildet Freundschaften. Insofern denke ich nicht, dass es zu kurz gesprungen ist. Ganz im Gegenteil, wenn man jetzt insoweit eine eher professionelle Sichtweise anlegt oder eine abstrahierende Sichtweise, mit wem möchte ich gerne und gut zusammenarbeiten, würde ich grundsätzlich sagen, das ist jeder Pirat. Jeder Pirat, der die Ziele der Piratenpartei teilt, ist nach meiner Auffassung zunächst mal jemand, mit dem ich gemeinsam politisch kämpfen möchte, der mit mir dieses Menschenbild teilt, was wir für eine Gesellschaft wollen. Und die Äußerung, man sollte miteinander gut können, ist eine Notwendigkeit, diese gemeinsamen politischen Ziele zu erreichen. Wenn sich darüber hinaus in emotionaler Hinsicht noch Freundschaften entwickeln, dann ist es schön, aber im Grunde genommen komplett außen vor zu lassen. Wortmeldung. Und danach gerne ich. Ich würde jetzt mal ganz konkret wirklich nach 14 Stunden, 15 Stunden wissen, werden wir was erreichen oder werden wir darüber diskutieren, wie wir das Menschenbild als solches sehen? Also für mich ist es wichtig, dass wir hier was in die Zukunft machen. Also ich würde da ganz gerne auch, also nicht Regeln aufstellen, sondern wie kriegen wir da strategisch diese beiden wichtigen Sichtweisen zusammen auf einen Nenner. Das wäre also aus meiner Sicht ganz elementar wichtig. Da kann ich vielleicht direkt darauf antworten, Christos. Diese Veranstaltung heute, die Konferenz, ist ja die erste Veranstaltung einer Konferenzreihe, die drei Veranstaltungen beinhaltet. Die erste ist, das mal den Auftakt zu bringen, also mal die Themen nochmal auf den Tisch zu legen. In zwei Wochen folgt die nächste. Da sammeln wir konstruktive Lösungsvorschläge, also wirklich nur konstruktiv orientierte Vorschläge, wie wir in Zukunft genau damit umgehen. Das ist vielleicht das, was du meinst. Und als dritte Veranstaltung ist dann eine Real-Life-Konferenz, eine dezentrale, geplant, irgendwann im Sommer, Frühsommer, in denen wir das noch weiter ausarbeiten können. das vielleicht, also ich stimme dir zu, das sehe ich nämlich genauso. Also es ging jetzt nicht darum, dass wir heute nur ein bisschen uns unterhalten wollen, sondern natürlich wollen wir das Ziel erreichen, nämlich ja Ideen zu sammeln, Erfahrungen vielleicht auch von anderen aufzunehmen, um in Zukunft wirklich Handhabe zu haben für uns selber, wie wir besser damit umgehen. Das war überhaupt Grund, diese ganze Konferenzreihe aufzuziehen. Und ich würde dann gerne nochmal zu dem Punkt eben zurückkommen. Natürlich ist Partei auch immer Konkurrenz. Ja, es gab eine Europaliste, Landeslisten, das sind knallharte Konkurrenzen gewesen. Und da wurde gewählt und da wurden manche nicht gewählt und andere bekamen einen Listenplatz, den andere gerne gehabt hätten. Ich glaube, wir sind eine junge Partei, wir sind einfach noch nicht so weit gekommen, damit klarzukommen, dass es plötzlich sowas gibt wie diese Machtstrukturen, die auch selbst in unserer Partei sich gar nicht vermeiden lassen, ja, dass Listenplätze zu vergeben sind, dass damit Gelder zu verteilen sind, Mitarbeiter, Mitarbeitende. Und ich glaube, ein wichtiger Aspekt, den ich sehe, ist, dass wir diese politische Arbeit mit Flügeln, Strömungen, Lagern, innerparteilicher Streit oder auch Kompromisse, innerparteiliche Opposition und so, dass wir das noch nicht gelernt haben zu entwickeln. Ich versuche mal auf die Frage von Christos und vielleicht auch den Tom Jung aus dem Chat ein bisschen mitzunehmen. Mal gucken, ob ich es schaffe. Zielführend. Ich glaube, wenn wir an der Diskussionskultur etwas verändern wollen, ne, Allgemeinplatz, wir müssen zunächst uns selber ändern, aber ich unterstelle jetzt einfach mal, dass wir ab heute Abend mit den allerbesten Absichten an jede Kommunikation rangehen. Was wir dafür brauchen, ist in meiner Auffassung nach Respekt. Im Sinne von Awareness, im Sinne von Achtsamkeit. Ja, wir sind emotional, wir haben jedes Recht dazu, aber wenn wir feststellen, dass wir auf der anderen Seite jemanden verletzen, dann ist das blöd. Und das sollte uns Grund genug sein, diesen zu fragen oder eine dritte Person zu fragen, ob man da vermitteln kann, ob es da möglicherweise ein Missverständnis gegeben haben könnte, um auf die Sachebene zurückzukommen. Das beinhaltet eine Reflexion. Was wir wenig gebrauchen können, was ich als eines der Hauptprobleme in der Vergangenheit in unserer Diskussionskultur identifizieren würde, ist das Beharren auf Themen oder auf Standpunkten. Ich glaube, wir sind zu einem großen Teil noch nicht offen genug für die Meinungsvielfalt, die wir in dieser Partei haben. Und diese Offenheit beinhaltet, dass man dann im Zweifelsfalle auch mal zuhört, dass man versucht, es ruhig zu halten, dass man das vielleicht bilateral macht. Nicht unbedingt im großen Mumble, nicht irgendwo abends im dicken Engel und erst recht nicht auf Twitter, weil gerade Twitter eskaliert und nicht deeskaliert. Das heißt, wenn Deeskalation unser Ziel ist, dann wäre für mich die Schlussfolgerung, dass wir versuchen, für uns selber und für die Freunde oder guten Mitarbeiter, also nicht Mitarbeiter im Sinne von Angestelltenverhältnis, sondern diejenigen, mit denen wir oft zusammenarbeiten, zu denen wir ein Arbeitsverhältnis haben, zu denen wir durchdringen, diese davon zu überzeugen, zu deeskalieren, sich zurückzufahren, Emotionalität aus der Debatte zu nehmen und den eigenen Standpunkt nicht verlassen, aber den anderen von einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Ich würde ja gerne so kurz vor Schluss noch eine andere Frage aus dem Chat aufnehmen. Da hat nämlich jemand geschrieben, ich arbeite nicht mit Leuten zusammen, die mich als Linksextremist diffamieren. Punkt. Finde die Aussage sehr spannend, weil sie ganz, ganz viel über die Emotionalität verrät, die hinter der betreffenden Person steckt. Wie könnten wir damit umgehen, dass derartige Äußerungen, die andere so extrem verletzen, dass sie nicht mehr bereit sind, mit den jeweiligen zusammenzuarbeiten, dass wir einen negativen Verhaltensanreiz setzen, genau das zu lassen? Wie könnten wir das in den Griff kriegen? Und das hätte ich gern eigentlich sozusagen als Abschlussrunde hier aufs Podium geworfen. Monopol, Cola, Wortmeldung. Wie gesagt, ans Podium. Ans Podium. Es ist schwierig, Monopol. Also ich kann mich noch dran entsinnen, wie du das über Twitter, wenn du emotional aufgekocht bist, und das ist ja relativ, also ich bin halt ein emotionaler Mensch. Ich kann mich nur daran erinnern, da wurde ich gefühlt 3 Monate, als ich damals einen Fehl gemacht habe, bei der Abschlussrede, wo ich zum 1V gewählt worden bin. Da habe ich Bock missgebaut, stand dazu, habe mich, glaube ich, auch entschuldigt. Und dann diese Emotion, die du dann hast, du machst dein Handy auf und hast eine Schlaganzahl von, ich glaube, der Shitstorm war damals so 300 bis 400 Anschläge auf Twitter die Stunde. Das heißt, du hast 400 Anschläge, die dir sagen, ey, also keine netten Sachen. Da musst du dieses verdammte Handy ausmachen, den Computer ausmachen und dann versuchen ein, 2 Tage mal damit, dass du da einfach deine Ruhe hast und das professionell sehen. Und das ist aber schade irgendwo, wenn ich vor allen Dingen viele Leute oder manche Leute fühlen sich dann angegriffen, die eigentlich deine Weggefährten waren über Jahre hinweg wegen irgendwelchen Kleinigkeiten, und das ist aus meiner Sicht schade. Und man könnte, wenn jeder von uns selber den Respekt zum anderen hat und den anderen vielleicht nicht gänzlich so ernst nehmen würde, sondern die Äußerung nicht auf die Waage legen würde, wäre es einfacher. Und den respektvollen miteinander zu machen. Da finde ich es allerdings schwierig zu sagen, ich bin halt so. Also das ist ja ein oft benanntes Argument. Ich bin halt so, nimm mich also so. Ja? Wo habe ich denn das gesagt? Gerade eben. Ja. Ja, aber das bist ja gar nicht jetzt. Du hast es ja jetzt nur als Argument oder als Satz auf den Tisch gebracht. Es ist ein ganz oft benutztes Argument. Also insofern bin ich froh, dass du mich daran erinnert hast. Viele sagen das so, und ich finde eben, ja, sicher, gibt es immer das Argument, darf ich zu Ende kurz bitte, das Argument, so zu sein, wie man ist, aber man kann ja auch sich vielleicht noch verändern, und gerade, und Christoph, wirklich, ich spreche dich jetzt gar nicht persönlich an, sondern ich richte das in die Partei jetzt, an diese Haltung, an diese Ich bin halt so Haltung. Und da müssen andere mit klarkommen. Ich glaube, ein Teil von empathischer Gesprächsführung ist zu bemerken, wann ich nicht so sein kann, wie ich bin, wenn ich mich verhalte, wie ich irgendwie will oder gewohnt bin, wenn es den anderen verletzt. Sondern in dem Moment, und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, innezuhalten und zu schauen, wo muss ich mich jetzt vielleicht zurücknehmen, wenn ich den anderen nicht verletzen möchte? Sicherlich gibt es auch die Fälle, wo das Bedürfnis ganz stark bei Menschen ausgeprägt ist, andere zu verletzen, aus welchen Gründen auch immer. Das nehme ich jetzt mal da raus, sondern ich nehme jetzt all die Menschen, all die Parteimitglieder, die eigentlich gar nicht verletzen wollen, es dann aber eben auch tun. Und wir haben ja vorhin rausgefunden, dass so Buzzwords sich zum Beispiel ganz prima dazu eignen. Und Linksextremist ist auch so ein Buzzword, das ich vorhin genannt habe. Ist genau wie andere auch. Und dann eben zu sagen, okay, wenn ich wirklich am innerparteilichen Frieden interessiert bin, lasse ich das. Ich benutze das Wort nicht. Denn wenn ich es benutze, ist es ganz klar, dass das eine kleine Bombe ist, die ich lege und hier und da eben Verluste mit sich bringt. Ja, wenn ich zerstören will, lege ich das. Aber wenn ich als Mensch interessiert daran bin, Frieden zu halten, kann ich aus Rücksicht auf andere das zurücknehmen oder es lassen. Und wichtig ist, wenn ich angegriffen werde, zu sagen, hey, das verletzt mich, oder damit komme ich nicht so gut klar, wenn du das sagst, kannst du das bitte lassen. Also es ist ein Kommunikationskanal hin und her, ne? Ich möchte das ein bisschen ergänzen, im Hinblick auf die Art und Weise, wie solche Kritik geäußert wird. Ich möchte Schlagwort von der Leni aufgreifen, empathische Gesprächsführung. Und auch deine Frage, Monopol, konkret beantworten. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte nicht mehr mit Leuten diskutieren, die mich als Linksextremisten bezeichnen. Wenn jemand sagt, du bist ein Linksextremist, weil du der progressiven Plattform angehörst, um ein Beispiel zu nehmen, dann ist das für mich nicht akzeptabel als Äußerung, und ich habe jedes Verständnis dafür, dass jemand, der so tituliert wird, Probleme hat, mit so jemandem noch weiter zu diskutieren. Wenn ich jedoch offenlege und sage, ich habe ein Problem mit dir, weil wenn du sagst, das Schweinesystem muss weg und wir müssen auf die Straßen und wir müssen es wegbomben. Das ist für mich eine linksextremistische Position und deswegen möchte ich mit dir eigentlich politisch nicht mehr diskutieren. Dann ist diese Position zumindest nachvollziehbar. Da würde ich dann auch erwarten, dass man dann wieder auf die sachliche Ebene zurückkehrt und einen politischen Diskurs führt. Es geht also wieder darum, dass diese Äußerungen, die man tätigt, und gerade auch Wertungen über andere Menschen, dass die nachvollziehbar werden. Das bedeutet, Twitter ist grundsätzlich ein ungeeignetes Medium, um differenzierte Diskussionen zu führen. Wenn man auf anderen Medien solche Äußerungen tätigt, dann sollte jeder, und das ist auch ein Appell an die Partei, dann sollte jeder nachvollziehbar machen, warum man eine solche Position vertritt. Und es gilt natürlich umso mehr, je extremer diese Position wird, gerade im Hinblick auf eine Verweigerung von weiterer Kommunikation mit anderen Piraten. Ich möchte nochmal, da nochmal anschließen. Und ich finde es gerade schön, dass wir wieder in dem Bereich der Diskussion angekommen sind, wo wir uns gegenseitig zustimmen. Ich glaube, vielen von uns würde die Einsicht helfen, dass man, auch wenn man es gut meint, durchaus Fehler machen kann. Ich habe jetzt gerade die letzten Minuten im Chat zwei, drei Diskussionen gleichzeitig geführt, auf die ich jetzt nochmal so ein bisschen hinweisen möchte für diejenigen, die den Chat nicht gelesen haben. Da spielte sich gerade ein bisschen Spannendes ab. Wenn ich da jetzt mal versuchen würde, ein Fazit zu ziehen, Emotionalität ist okay, aber nur so lange, wie wir sicher sein können, dass beide Seiten es aushalten können. Und sobald wir selber merken, dass die andere Seite unseren derzeitigen Kommunikationsstil, ob das jetzt Emotionalität ist oder nicht, das war jetzt auch wieder ein zu spezifisches Beispiel, sobald wir feststellen, dass unser Gegenüber die derzeitige Kommunikationsstrategie, die wir selber verfolgen, nicht aushalten kann, warum auch immer, sollten wir so verantwortlich sein und so respektvoll sein, dem Parteifreund gegenüber uns zurückzunehmen und uns kurz um die Auflösung dieser missverständlichen, kollidierenden, aneinander vorbeilaufenden Diskussion bemühen. Ich vermisse den Mono in dieser Diskussion. Mal nach Wortmeldung. Ich will den Schreibreform am Mikro haben. Das können wir auch gleich noch machen, aber erst vermisse ich den Bruno. Bruno, bist du noch bei uns? Ja, ja, ich bin schon. Ich höre mir das alles an und versuche mir für mich selbst einen Reim zu machen, muss aber sagen, dass es mir gerade ganz, ganz schwer fällt, da was wirklich Konstruktives dazu zu sagen. Natürlich, mir ist es wichtig, wenn ich mitbekomme, dass Menschen eine Hate Speech entwickeln und andere ausgrenzen, dann gehe ich dagegen vor, keine Frage. Ich versuche sowas selber auch zu vermeiden. Aber ich glaube einfach, dass sich in der letzten Zeit auch so in meiner Wahrnehmung die Dinge ein bisschen beruhigt haben. Vielleicht aus dem Grunde, weil sich so diverse Peer Groups, die so ein bisschen im Krieg miteinander lagen, einfach jetzt so auf sich selbst beziehen und so vor sich selbst letztendlich hinköcheln. Ich weiß nicht, wie man das nennen möchte. Und ich kann ehrlich gesagt da momentan nicht wirklich konstruktiv was beitragen. Ich kann nur sagen, ja, lasst es uns versuchen. Und ich habe für mich selbst die Strategie gefunden, dass wenn Menschen wirklich zu aufdringlich werden und zu bösartig, dann habe ich meine technischen Mittel, die einfach auszublenden. Macht es natürlich ungern, weil ich dadurch mich natürlich selber mir auch selber was antue, indem ich mich halt ein Stückchen weit erblinde. Aber ansonsten fällt mir dazu nicht viel anderes ein, weil Strukturen neue schaffen, ich glaube nicht, ob das so zielführend ist. Wortmeldung. Dann lassen wir den Christus das Abschlusswort für heute. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich gebe dem Bruno absolut recht. Die Stimmung ist momentan in der Partei ruhiger und besser. Und viele, viele Leute haben begriffen, dass es nicht mehr um die internen Sachen geht, sondern nach außen. Also das ist auch meine Wahrnehmung. Also da muss ich Bruno voll und ganz recht geben. Und sogar, da würde ich weitergehen. Ich habe das jetzt in Thüringen gesehen. Die Leute haben geholfen. In Brandenburg waren wir eine Solidarität. Da sind wir wiedergekommen, wie vor Jahren, so wie ich diese Partei gemocht habe. Und wir sind auf dem richtigen Weg. Klar, wir können uns ein paar Regeln machen, aber der Weg geht in die richtige Richtung. Cooler, immer noch Wortmeldung. Jetzt moderiere ich das erstmal kurz ab. Der eine oder die andere mag jetzt beim Zuhören gedacht haben, was reden die da? Genau diese Diskussion hätten wir im Prinzip auch vor 10 Monaten haben können. Damals war nicht die Zeit dafür, jetzt ist die Zeit dafür, wir müssen halt ein bisschen nacharbeiten. Wie die Dani schon gesagt hat, der erste Teil, in 14 Tagen werden wir uns auch hier zusammensetzen. Und wir reden dann drüber, wie es weitergehen könnte. Positive Überlegungen, konstruktive Vorschläge, was wir dann mit denen machen, werden wir sehen. Aber es ist wichtig, da mal einen Kassensturz zu machen. Ich glaube, jeder hat, wenn er den Leuten, die heute auf dem Podium ganz verschiedene Dinge vorgetragen haben, wenn er ein bisschen hinter das gehört hat, was da gesagt wurde, kann er ganz, ganz viel gelernt haben. Und ich hoffe, dass das beim einen oder anderen passiert ist. Jetzt machen wir die Aufnahme aus. Ich danke der Leni, dem Bruno, dem CC und dem Christus unterwegs und freue mich ansonsten bis auf in 14 Tagen. Und natürlich danke ich allen, die das alles hier ausgehalten haben, das letzte Jahr und auch die letzten 2 Stunden. Und Monopol, dir auch herzlichen Dank für die Moderation. Ich danke euch alle. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.